In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt. Nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Fass an. Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Dieter! Dieter! Greetings! Hallo. Soll ich auch Starting Recording? Nö, ne? Oder? Nee, jetzt spielen wir nicht so im Mittelpunkt. Genau das wollte ich nämlich heute machen. Dann, im Mittelpunkt spielen? Ja, weil ich euch brauche. Aber ich rede erst weiter, wenn Menschen das auch hören. Ja, gut. Ich starte auch mal mein OBS. Jetzt geht's los. Hallo Menschen. Zu Recht sind Pocho und Chris in diesen Stunden etwas ruhiger. Wir erleben alle zusammen die wahrscheinlich schwärzeste Stunde des deutschen Fußballs. Ein Land... Geahnt, dass du mit dem Thema anfängst. Moment bitte. Ein Land liegt da nieder. So richtig wissen wir alle nicht, wo wir zuerst anpacken sollen. Das ist, ja, ich möchte es so drastisch ausdrücken, der Ground Zero des deutschen Fußballs. Nur mit mehr Toten. Mit mehr Toten. Vielleicht sogar, an dieser Stelle möchte ich diesen Vergleich nicht scheuen, mit mehr aufgewirbeltem Staub als am 11.09.2001. Auch schön. Ja, wir buddeln tief hier bei Dieter und schauen, welche alte, rostige Stange wir unten aus dem Dreck rausziehen können. Wer dranhängt, das wollen wir mal wissen. Herzlichen Willkommen zum Dietercast, ihr alten Motherfucker. Ja, depressiv, Volume 2. Nix hier, also überhaupt nichts mehr depressiv. Jetzt bin ich super drauf. Diese Woche habe ich Blumen gesehen. Kleine Bienen habe ich gesehen, die Welt neu bestäuben. In mir keimt schon fast ein Stück weit Hoffnung auf, dass alles viel besser werden kann. Ja, ich küsse nicht eure Augen. So sieht's ja nicht mal aus. Die küsse ich zurück. Zuerst stirbt die Biene und dann der Mensch. Ja, wer hat's gesagt? Und dann die Moral. So ging's nämlich. Zuerst die Biene, dann die Moral. El Bandi. Ja, ist falsch. Weißt du, was mein Lieblingszitat ist? Weil ich weiß ja, Pocho, du bist ja auch ein Philosoph. Ja. Ein Philosoph. Ein Mensch Zitat, ist in erster Linie, das darf man beim Pocho nie vergessen. Ein Mensch ist er für mich nicht mehr. Den Status hat er schon längst verloren. Überschritten. Ja. Und zwar Hermann Hesses Zitat: Wer zur Quelle will, muss gegen den Strom schwimmen. Ja, eines der wenigen Zitate, die immer hängen geblieben sind in meinem Leben. Sehr schön, ja. Aber man mit Zitaten ist ja auch das Tolle, wenn man zwischenmenschliche Beziehungen pflegt und gegebenenfalls mit jemandem nicht so viel spricht, kann man Zitate auch so anwenden und ins Gespräch einbauen, dass man sich so unendlich interessant macht, ohne dass der Typ oder die Tussi es gegenüber merkt. Aber ich würde mit dir jetzt, weil du gerade diesen Satz gesagt hast, ein Wochenende mal wegfahren. Ja, würdest du machen? Blöken möchtest du auch schon mit mir in die Eifel fahren? Ich bin übrigens einen Tag, bin ich in der Sauna bei ungefähr 55 Grad eingeschlafen, als ich morgens allein da drin saß, und bin bei 79 wieder wach geworden. Jetzt im Ernst? Ja, und da war ich doch etwas durchgeschwitzt, weil das waren ungefähr 45 Minuten, die ich da drin gepennt habe. War cool. Ging aber wahrscheinlich, ging dir gut danach, oder? Also hör mal, ich habe noch nie stoned in der Sauna verbracht, aber das ist echt noch mal geiler, als man sich's vorstellt. Was, du nimmst Drogen? Wodka. Nein, ich meine ja so Pocho, ohne Scheiß, Drinks und so. Ohne Scheiß, Pocho, Wodka-Aufgüsse sollen der Scheiß sein. Oh, ich hatte Menthol-Aufguss, der war auch super. Ich durchlebe ja gerade die schwärzeste Stunde meines Lebens, ne? Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, ich war heute 2,5 Stunden mit der Kleinen durch den Park spazieren. Bei 37 Grad, um nochmal hier die Fürsorgepflicht zu unterstreichen. Kind war eingecremt, es waren Bäume im Park und es hatte ein Deckelchen auf und der Agi hatte das Sonnenverdeck unter. So einen farbigen USB-Ventilator. Ja. Der aber auf mich gerichtet war. Ja, selbstverständlich. Das Kind hat gehalten. Weil das immer so ein bisschen abknickt, dieser Schwanenhals funktioniert nicht mehr wie gedacht, das muss das Kind das immer festhalten. Naja. Und ich habe mir Gedanken gemacht, viele Gedanken gemacht, unter anderem auch über euch beide. Oh. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich bin das Konzentrat eurer beiden Gedanken. Mhm. Na, wird mir direkt schlecht. Weil ich, im Grunde genommen bin ich the best of both worlds. Ich vereine beide Stärken eurer Charaktere in mir. Ich weiß noch gar nicht genau, was das ist. Erzähl mal weiter. Ich vereine die ostdeutsche nonchalante Lebensweise von Ricky und aber auch das leicht hinschlendernde Leben, das leicht dahin wie so eine umgestürzte Wackelpudding-Packung in der Sonne leben, manchmal ein bisschen Teso, manchmal ein bisschen Rocket League Leben von Pocho vereine ich in mir, von euch beiden. Und deswegen sehe ich mich auch nicht nur als Ankerpunkt von euch beiden, dieses Projektes, sondern auch als Ankerpunkt jedes Menschen auf der Welt. Weil wir ja auch sozusagen jeden Menschen der Welt repräsentieren, oder? Das möchte ich nicht sagen, Pocho. Und ich möchte auch nicht, dass du mit deiner wohlgesprochenen Art und Weise mir da die Worte im Mund herumdrehst. Aber ich sehe mich schon und ich finde da... Kann jetzt natürlich der ein oder andere sagen, das ist Größenwahn, das ist geisteskrank. Nein, ich sehe mich wirklich als geistiges Kondensat der Menschheit. Ja, was ich erstmal schön finde, ist, dass du dich selber als Person zurücknimmst und uns beide den Vortritt lässt. Wie geil, aber auch in den ersten 5 Minuten wir, glaube ich, schon 136 Grammatikfehler in unseren Sätzen hatten. Also ich finde das, also ich habe Bock. Also, mit Grammatik, da kenne ich mich ja nicht aus. Darum geht es ja auch gar nicht. Letzten Endes soll ja hier um Fußball gehen. Das wie soll man eigentlich einen Grammatik-Podcast nennen? ABC? ACB, wenn ACB, überhaupt. ACB, ja, schön. Oh, ei, ei. Oder Akbar, den General. Ja, ach so, ich verstehe General immer Akbar? Nicht. Das ist mir schon wieder... Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich mit euch sende, dass ich entweder gerade einen Drogentrip durchlaufe oder ihr... Der Chris erzählt mir, dass er die schwierigste und dunkelste Phase seines Lebens durchmacht und erklärt die dann danach, dass er das Konzentrat aus Pocho und mir ist. So. Im Prinzip bin ich der rednerische Paul Pogba. Und jetzt würde ich mal gerne wissen, wie sich daraus die dunkle Stunde ergibt. Aus Paul Pogba? Nee, aus dem Konglomerat zwischen Pocho und mir. Konglomerat ist immer so negativ konnotiert. Das mag ich nicht so gerne. Aber ich sehe mich wirklich. Kann gar nicht aussprechen. Ich sehe mich wirklich als Paul Pogba dieses Podcast. Ich tease an, ohne zu glänzen. Ich mache interessant, ohne zu viel zu versprechen. Ich mache hellhörig. Was ist vielleicht einfach nochmal einen neuen Podcast, dass der Chris heißt? Oder, nee. Da habe ich die technischen Fähigkeiten zu. Ich weiß gar nicht, wie man auf der Tastatur diese 5 Buchstaben. Findest du da jemanden, der das macht für dich? Zur Not meine Tochter, ja. Zur Not stehst du einfach mal in Langenhagen auf dem Schlossplatz oder was es da gibt und fängst mal an zu reden. Da wird schon jemand kommen mit dem Mikrofon irgendwann. Auf dem Langenhagener Schlossplatz, ja. Da stelle ich mich hin. Als Galionsfigur. Das sehr, ist eine Galionsfigur. Ja. Ich habe neulich mal herausgefunden, dass Langenhagen relativ groß ist. Ich dachte immer, das wäre nur eine kleine Vorstadt, aber das ist ja schon so eine richtige Stadt, kann man sagen. Wir sind groß genug, um eine eigene Mall zu haben. 55.000 Einwohner. Und da wir der Hannover Flughafen, der ist ja in Langenhagen. Und deswegen genießen wir einen gewissen Stellenwert in der Region. Trotzdem habt ihr keine Mülltonnen. Nee, also da ist immer noch was mich immer fertig macht. Das macht mich wirklich fertig. Also da komme ich nicht noch klar. Das ist auch das Neapel Deutschlands. Ja, schön. Aber ich hätte mehr Einwohner gedacht, weil ich dachte eigentlich, dass Langenhagen größer ist als Grevenbroich. Aber Grevenbroich hat mehr Einwohner. Ach ja, auf wie viele hat Grevenbroich? So ungefähr 70.000. Nee. Gibt's doch gar nicht. Ja. Da müsstet ihr ja schon fast bei den Tagesthemen eingetragen werden. Ne? Auf München, Hamburg, so Berlin, Grevenbroich. Ja. Ich dachte bei der Begrüßung am Anfang. Herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Auch speziell. Schöne Grüße nach Grevenbroich an dieser Stelle. Wir haben jetzt 71.000 Einwohner. Sie sind relevant. Willkommen in der Relevanz, liebe Grevenbroichner, wenn man das so sagt. Sagt man das so, Grevenbroichner? Ja, fast. Wie sagt man? Ihr Grevenbroicher, ne? Grevenbroicher, da kommt Grevenbroicher. Immer noch ein bisschen, dass man die rausfinden kann. Ist ja fast wie Eisenhüttenstadt. Karl-Marx-Stadt hat man früher geheißen. Ja, Eisenhüttenstadt hieß nie Karl-Marx-Stadt, du Hampelmann. meine, naja, ein Teil meiner Familie kommt nämlich aus Eisenhüttenstadt. Du Nazi. Ach du Scheiße. Heute geht's nämlich mal andersrum hier. Schluss mit dem Rumgrindeln. Grad kommt die Push-Nachricht des Jahrhunderts rein. FC Bayern gewinnt Rennen um ein Supertalent. Ich glaube, damit ist dieser Kanadier mit ghanaischen Wurzeln gemeint. Geil. Das wievielte Supertalent des Fußballs ist das inzwischen? Alle. Wir haben sie alle. Alle seit Michael Sternkopf. Ja, genau. Genau. Ja. Dann hieß er nicht Andreas Sternkopf? Nein, Michael Sternkopf. Hat ja auch bei der Borussia gespielt. Hat schon mal ein Trikot von. Den habe ich neulich erst wieder im Bayern-Trikot gesehen, als er in Liverpool dieses Legendenspiel mitbestritten hat und die ganze Zeit wirklich so debil gegrinst hat, wie auf den Bildern, die man von ihm aus den 90ern kennt. Toller Mann. Ja, der sieht aus wie so ein alt gewordener Schlagerstar. Also ich finde eher, der sieht aus wie Don Johnson, der alt geworden ist, aus Miami Vice. Also, ne? Don Johnsons bester Film? Don Johnson mal sehen. Don Johnson bester Film? Ich habe den Namen selber vergessen, mit Joseph Gordon-Levitt, wo er den Vater spielt von Joseph Gordon-Levitt. Ich weiß nicht, ich bin im Moment im Supernatural-Wiederholungsmodus. Oh ja, Staffel 13 kommt, ne? Ich krieg's auch langsam mit. Oder 14? Keine Ahnung, ich bin jetzt bei 9. Bei der Comic-Con wurden viele Teaser gedroppt. Toll, ja, toll. Ja, habe ich alles mitbekommen. Ich habe alles live geguckt, was ging. Bei der Comic-Con? Mhm. James Gunn wurde entlassen. Ja, Mann. Nur weil er pädophile Tweets gemacht hat. Und der ganze Cast hat gesagt, die machen ohne James Gunn keinen dritten Guardians-Film. Ja. Und ich sage dir, Disney wird sagen, ja, dann fick du, Dave Bautista, geh zu SummerSlam, fick dich mal. Und hier Chris Pratt, fick deine Mutter, Parks and Recreation hat bestimmt noch einen Platz für dich frei, fickt euch. Mit denen kannst du nicht verhandeln. Wer 71 Milliarden, fucking Milliarden für Fox oder was das da ist, droppt, Alter, mit denen kannst du nicht talken. Das geht nicht. Da ist vorbei. Viele, viele Themen in den letzten Hast Tagen, du den, ja. diesen neuen McGreening-Serie, hast du den Trailer gesehen? Weiß jetzt nicht, was du meinst. Ach, diese Zeichentrickserie, die so Game of Thrones nicht gemacht ist. Ich weiß nicht, ob es eine neue She-Ra-Serie geben wird. Was eine neue? Neue She-Ra-Serie. Ja, habe ich auf Netflix, exclusive, ne? Ja. Schön. She-Ra. Pokémon Sicario 2. Ja, viele Themen. Aber natürlich ein Thema, was alles überschattet, ne? Mario 2. Meinst du? Ich habe ja das auf Twitch habe ich das ja genannt, M1Ö und die Folgen. Was haltet ihr davon? M1Ö und die Folgen? Finde ich super. Ö, da denke ich auch immer an so einen schielenden Typen. Ricky ist gar nicht mehr in der Gruppe hier drin. Ich höre mir das gerade an. Das ist halt immer wie, wenn ihr von Dingen redet, von denen ich wirklich originell noch nie was gehört habe. Das haut mich immer völlig um. Es gibt kriegst du denn sowas mit? Null. Das geht null? Völlig an mir vorbei. Aber die San Diego Comic-Con ist mit das Nix. Größte, was es an Film- und Serienveranstaltungen gibt. Jetzt halt mal die Fresse! Das Letzte, was ich mitbekommen habe, das war, dass Chuck Norris bei der Comic-Con in Stuttgart abgesagt hat. Das bin ich immer noch am verarbeiten. Der französische Bruder von Chuck Norris, Jack Norris. Ohne Witz, ich hab überhaupt nicht nachvollziehen können. Dann sehe ich da so Beiträge im Stuttgarter Regionalfernsehen, wie enttäuschte Fans wirklich massenhaft abziehen von dieser scheiß Comic-Con, weil Chris Norris so wieder Vogelheiß nicht kommt. Ey, das ist mir ein Rätsel. Und jetzt kommt ihr. James Gunn. Genau, Namen, die ich noch nie gehört habe. Dieser PG-Porn-YouTube-Kram? Du könntest mir sogar sagen, das wäre ein Wrestler und ich würde es dir glauben, weil es mal Billy Gunn gab und Bart Gunn. Und Handgang, ja, Gunn. Ich habe so ein bisschen das Kai-Pflaume-Lachen heute drauf, merke ich. Ja, das stimmt. Aber können wir noch mal bitte über die Temperaturen meckern, damit sich auch jeder zu Hause fühlt? Nee, also Comic-Con interessiert mich halt deswegen nicht, weil das zu viel Content ist, den ich nicht konsumiere. Also, Ich glaube, das unterschätzt du, weil viele Leute bei dem Namen Comic-Con immer dran denken, dass alles nur mit Comics zu tun hätte. Nee, also so naiv bin ich nicht, dass ich dass die Comic-Con ein Comic-Treffen ist. Ich weiß schon, dass das ins Nerdtum so ein bisschen übergeht und gerade auch die Serienwelt im Sturm erobert hat. Aber das ist mir einfach fast schon zu komplex. Also ich tauche da halt in keine Serie so ein, dass ich mich dann wiederum auf der Comic-Con irgendwie wiederfinden würde. Diesen Claim Nerdtum, da kriege ich ja Sprühstuhl, ne? Ja, also wenn irgendwas so nicht Nerdtum ist, dann ist das San Diego Comic-Con, Netflix und Supernatural oder so. Ja, aber dazu hat sich's ja im allgemeinen Verständnis entwickelt. Also ja, im Prinzip ist der Claim Nerd auch gar nicht mehr der, für den er mal eigentlich gedacht war, ne? Nee, natürlich nicht mehr. Also absolut nicht. Aber das ist halt so, dass unter diesem Begriff fällt das halt jetzt alles. Ja. Ob das jetzt zu Recht oder zu Unrecht ist, kannst du dich nicht gegen wehren wahrscheinlich. Aber ich verstehe natürlich, was du meinst. Eigentlich hat es damit echt nichts zu tun. Aber das ist halt jetzt erstmal so. Das also, ist ja wie mit, du bist ein richtiger Star Wars Nerd. Gibt halt kein größeres Franchise von nichts Größeres als Star Wars, dann bist du kein Nerd mehr. Wenn du Fan von, also wenn du Fan von dem Größten auf dieser Welt bist, bist du kein Nerd. Dann bist du einer von der größten Masse. In meinem Verständnis zum Thema Nerd würde ich vielleicht sogar dagegen argumentieren wollen, weil im klassischen Sinn kannst du natürlich schon ein Nerd sein von dem, was sehr, sehr viele Menschen geil finden. Aber du bist halt jemand, der wirklich bis ins kleinste Detail vorgedrungen ist, was ja nicht ausschließt, dass das eine sehr große Masse an Menschen trotzdem gut finden. Aber du bist halt derjenige, der ohne Scheiß sagen kann, dass da hinten der Grashalm von, weiß ich nicht, R2D2's Stunt-Double irgendwie gepflanzt wurde. Also, aber das ist genau richtig, was du sagst. So sehe ich das nämlich auch. Man kann auch, das sehe ich ein bisschen anders als Chris, man kann auch von einer großen Sache ein Nerd sein, weil man nämlich, wie Ricky es richtig sagt, tief in die Sache reingeht. Zum Beispiel jetzt. Ganz kurz noch den auf der Comic-Con gezeigten 5 Minuten 40 Trailer von Walking Dead Staffel 9. Musste ich wirklich 14 Mal gucken, bis ich es gesehen habe oder gehört habe, was die geilste Aussage des ganzen Trailers ist. Was kein Mensch mitkriegt beim ersten Mal gucken. Willst du das erzählen? Oder? Also ich bin raus seit Terminus. Ja, dann brauchst du das nicht zu wissen. Aber wer es wissen will, schreibt mich gerne an. Und, Rick Grimes ist raus. Ja, der geht nach der fünften Folge. Das ist nichts Tolles. Aber was im Trailer vorkommt, was man nicht mitkriegt als Otto-Normal-Mensch, da kriegt man es, als Nerd kriegt man es mit. Wo du das gerade erzählt hast, dass man von der größten Sache auch Nerd sein kann, da sind wir wieder bei dem Thema, worüber Ricky und ich letztes Mal gesprochen haben, über dieses Zerfisseln von irgendeinem Thema, wie zum Beispiel Fußball. Diese ganzen Bezis da, die im Internet momentan sich rumtreiben über Fußball, da gebe ich euch beiden absolut recht. Dann gibt es in diesem großen Kosmos Fußball dann auch die kleineren Bubblechens, wo man dann Nerd sein kann. Ne? Ja. Ja, hast du völlig recht. Es wie dieses Mormel-Spiel am Ende von Man in Black. Genau. Ja gut, jetzt will ich dieses Fußballthema um Özil auch mal so ein bisschen angehen. Muss man ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Aber wir müssen jetzt mal vorher ein paar Fakten checken hier, weil das ist ja so ein komplexes Thema, das unter Umständen auch zusammengeworfen wird an Punkten, wo es gar nicht zusammengeworfen werden sollte, dass wir uns hier erstmal alle so ein bisschen irgendwie positionieren. Also wir fangen mal an. Ich denke mal, alle drei hier Anwesenden finden die Fotoaktion von Mesut Özil und hier dem Führer Erdogan nicht so besonders geil. Ich denke mal, da sind wir uns mal... Nee, da finde ich sogar richtig scheiße. So. Soweit so klar. Und die darauf folgende Reaktion jetzt am Wochenende, dass er dieses Foto wieder machen würde und im Endeffekt überhaupt nicht verstanden hat, was das Problem ist, das finden wir auch nicht so knorke. Ja. So. Kann ich von mir aus sagen, bei Chris? Nein, absolut. Brauche ich gar nichts zu sagen, weil ihr beiden meine Meinung. Ja, man muss es dazu sagen, weil ja alles irgendwie zusammengeworfen wird. Genau, ich finde das gar nicht schlecht, diese Bestandsaufnahme, um halt auch abzuwägen, dem Hörer auch zu zeigen, wo die Standpunkte sind. Das finde ich gar nicht verkehrt, ja. So, jetzt kommen wir zum ersten, unter Umständen, zum ersten Schnittpunkt. Und das ist die Leistung von Mesut Özil, die kritisiert wird und wurde. Also schon vor dem Foto wurde ja Mesut Özil, nicht zuletzt auch von mir, immer wieder für seine Leistung kritisiert. Sei es die Körpersprache oder sei es eben der reiner Ertrag auf dem Platz. Jetzt wurden diverse Statistiken, nicht nur von dieser WM, sondern auch von Spielen davor uns inzwischen um die Ohren gehauen, dass Mesut Özil mit die meisten Vorlagen gibt und also ein ganz, ganz wichtiger Faktor fürs deutsche Spiel ist und mit seinen Daten auch wirklich noch die anderen Weltklasse-Spieler eigentlich übertrifft, aber zumindest mal nicht deutlich unter ihnen steht in diversen Statistiken. Wie gesagt, rein was die Vorlagen und sowas angeht. Habe ich auch bei Sky gesehen. Wie steht man denn dazu? Also ist das jetzt irgendwie, was läuft da schief, dass man eigentlich merkt oder eigentlich denkt, Özil würde dem Spiel nichts geben? Weil es hat ja schon manchmal so, es wirkt ja schon manchmal so, als ob Özil da wie so ein Fremdkörper rumrennt. Also ich glaube, das liegt ganz klar da, meiner Meinung nach liegt das ganz klar daran, dass Özil sich immer so positionieren wollte wie eine Art Spielmacher. Und die Kritik, die auch von mir in den letzten, sagen wir mal, 2-3 Jahren kam, liegt hauptsächlich darin, dass er das wirklich nicht mehr gemacht hat. Man kann jetzt natürlich dann immer sagen, guck dir mal an die Wahlen zum Nationalspieler des Jahres und so weiter, von denen er, glaube ich, in den letzten 8 Jahren irgendwie 6 gewonnen hat oder sowas. Korrigiert mich, wenn ich nicht richtig bin. Das sind aber immer Wahlen, die von irgendwelchen Leuten gemacht werden. Und ich spreche ja hier von der Wahrnehmung und der Meinung meinerseits. Und ich bleib dabei. Ich würde es nicht so ausdrücken, dass es so schlecht war, wie es manche Leute ausdrücken, die besser meiner Meinung nach darüber die Klappe halten sollen. Aber ich glaube auch nicht, dass er unersetzbar in einem deutschen Team ist. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Da gehen wir schon also, einen Schritt weiter, ja. Da gehen wir schon einen Schritt weiter. Und ich glaube, das, worauf ich anspringen wollte gerade, ist ja diese Aussage von Uli Hoeneß, der ja gesagt hat, er spielt seit Jahren nur Dreck, endlich hat der Spucken ein Ende. Und dann, Schnitt, bei Sky Sport News haben sie dann da so einen Kasper an so einen Monitor gestellt, der irgendwie Fakten dargestellt hat, der bewiesen hat, dass er die meisten Torbeteiligungen hat seit 1931, glaube ich, nach Thomas Müller. Dass er die meisten Fußballer des Jahres Nominierung hat und sonst irgendwas, was Poccio ja auch gerade schon gesagt hat. Das aber genau ist das, was ich vor Monaten schon gesagt habe, dass das möglicherweise gar nicht unbedingt immer das Wichtige ist. Das ist dieses tobige Escher, was wir meinen. Möglicherweise hat er oft hat er die beste Passquote, hat er die meisten Sprints gemacht, hat er nicht, weiß ich. Aber weißt du, man kann immer ein Für und Wider, man kann immer ein Für gegen jedes Wider raussuchen. Mhm. Ich will dich kurz aber worauf Christen. Ich hinaus will, ist, ich will nicht unbedingt immer dieses Flashy und Spektakuläre haben, aber der ist doch nie wirklich entscheidend aufgefallen. Jetzt kommt Ricky, dass er gesagt hat, der war ja bei der WM nicht der Schlechteste. Nein, er war aber auch nicht der Beste. Und er ist nicht der Beste, reicht mir, um zu sagen, dass er es nicht wert ist, weiter für diese Nation zu spielen. Aber das ist schlecht, wenn du dann sagst, jetzt komme ich und sage irgendwas, was ich ja dann gar nicht sage, was ja gar nicht stimmt. Ich wollte jetzt von dir eher wissen, warum man zum Beispiel dann bei Thomas Müller eine mindestens genauso schwache Leistung anders bewertet als bei Mesut Özil. Bei der WM, aber in den letzten Jahren in der Nationalmannschaft hat auch Müller mehr positive Akzente gesetzt als Özil. Oder so kam es mir. Also wenn du, bevor wir über die ganze oder bevor das ganze Thema hochgekocht ist, hätte ich sofort ja gesagt. Aber wirklich diese Statistiken, die es da einfach gibt über Mesut Özil, die lügen nicht. Ja. Also es sind halt einfach letzten Endes Fakten, die da geschaffen werden und es kommt einem beim Zugucken aber komischerweise nicht so vor. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dass man das Spiel von Mesut Özil sieht und denkt, ja, was habt ihr denn alle? Der spielt ja wie ein junger Gott, der macht ja Dinge, die habe ich so noch nie gesehen. Du musst irgendwie wirklich genau hinschauen und dir eben Statistiken zur Hand nehmen, um dann seine Leistung nochmal zu unterfüttern. Also sind wir wieder bei Damien Maier. Das mag sein, ja, das kann schon sein, aber dennoch, also es ist ja kein Spieler, der wirklich negativ heraussticht. Das ist ja eben das, warum ich mich wundere. Sicher? Besonders negativ im Vergleich zu allen anderen. Also Entschuldigung, Enrico, ist es nicht auch das, was du immer gesagt hast? Ja, na, absolut. Aber ich habe doch eben gesagt, bevor überhaupt diese ganzen Statistiken und sowas jetzt so in den Fokus gerückt sind. Ich lasse mich aber nicht von Statistiken eines Besseren belehren. Also das würde ich nie machen. Aber du musst doch dem Spieler schon die Möglichkeit. Also was zählt denn? Was ist denn Özils Aufgabe im Spiel der deutschen Nationalmannschaft, Torchancen zu kreieren? Ja. Und das macht er. Und zwar in so einer Häufigkeit, dass kaum ein anderer Spieler auf dem Weltklasseniveau mithalten kann. Also ich glaube, nur Eden Hazard hat bei dieser WM mehr Torchancen kreiert als Özil. Und Eden Hazard hat ein paar mehr Spiele gemacht als Mesut Özil. Also ich meine, das ist ja schon irgendwo, da müsste man jetzt wahrscheinlich jede einzelne Chance auch nochmal gegenchecken und sagen, ja gut, das ist jetzt hier eine richtige Chance, das andere ist nur so eine Alibi-Chance. Ich möchte ihn und jetzt gerade gar nicht in Schutz nehmen, ich suche selber für mich eine Antwort. Das wollte ich nämlich gerade ansprechen, ja. Nee, ich versuche denn, das ist ja legitim, ihn zu kritisieren. Das finde ich auch rein sportlich völlig in Ordnung, wenn man sagt, ey, der bringt nichts auf den Platz, aber auf der anderen Seite kriegst du halt dann eben Fakten vorgesetzt, die das Gegenteil beweisen. Und dann frage ich mich, okay, warum arbeitet man sich so sehr an dem Özil ab? Also wirklich so extrem, obwohl... Ja, das macht ja Grindel jetzt. Ja, das machen aber auch wir und das machen aber genügend Fans auch, die weil die das haben wir aber schon vor diesem Zeitpunkt gemacht. Weil die Sache vorher durch diese Sache, das muss ja auch jedem klar sein, dass das aufkocht dadurch und dass man dadurch mehr beobachtet wird und mehr durch dieses ganze Verhalten und nicht zuletzt durch ein dreiseitig englischsprachiges Statement. Aber Özil wurde doch schon vorher kritisiert, bevor es überhaupt dieses Foto gab. Also aber doch nicht in der Form, wie wir sie jetzt anwenden. In der die Fronten, die ihn jetzt kritisieren, die haben sich verändert. Wir drei und ein paar Millionen andere in diesem Land haben ihn schon vor dieser WM kritisiert, mein lieber Freund. Das meine ich. Also da gab es schon immer sehr kritische Töne, was gerade wichtige Spiele, auch von mir, ich habe das auch immer gesagt, in wichtigen Spielen geht der unter, das typische Mario Basler-Geschwätz. Und dann habe ich ja kurz vor der WM nochmal gesagt, ich habe mir jetzt so ein paar Sachen über Mesut Özil angeguckt und konnte ein bisschen besser verstehen, wie dieser Spieler tickt, was der auf dem Platz vor allem so vorhat und meinte zu erkennen, warum er so agiert, wie er dann letzten Endes. Bin kurz gemutet, gleich wieder da. Ja, erst AFK. Vor allen Dingen, dass er es einfach nochmal in der Sendung so sagt. Leute, ich bin kurz weg, nicht, dass euch wundert, jetzt bin ich weg. AFK, away jetzt. From keyboard, heißt wir das bei uns Gamern. Wir warten jetzt, dass wieder da ist. Stört mich auch mal, wenn ich mit ihm Matteo spiele. Das. Man fragt sich, warum. Man fragt sich wirklich, warum. Was macht man denn jetzt gerade, wenn es da um die Personalöse geht? Wie meinst du das? Also der große, sicherlich auch, was sich gerade in den Köpfen unserer Hörer abspielt, ist, was möchtest du jetzt auf also, einmal von pass uns? Mal auf, du möchtest deine journalistische Amateur... Nein. Guck mal, jetzt unterstellst du mir wieder irgendwas. Ich will herausfinden, was ist das Problem, das wir mit Mesut Özil haben? Ist das wirklich rein objektiv nur das Fußballerische oder spielt da schon auch so eine gewisse Erwartungshaltung eine Rolle? Zum einen, es wird immer gesagt, das ist der Topspieler in der deutschen Nationalmannschaft, also muss er was Besonderes machen. Spielt bei, ich glaube bei uns nicht, aber spielt bei anderen auch noch der Faktor Ausländer, Türke eine Rolle? Ja, weil auch da gebe ich zum Beispiel Mesut Özil recht, dass es einen Unterschied macht, ob du Deutsch-Türke bist oder Deutsch-Pole oder was auch immer. Also alles, was mit dem Islam so ein bisschen zu tun hat, ist schwierig. Ich glaube auch schwarze Spieler haben es nicht so leicht in der Nationalmannschaft, wie es nach außen hin wirkt. Aber das ist auch. Bei wem? Im System DFB oder bei uns Fans? Im System DFB kann ich es einfach nicht beurteilen, weil da müsstest du ja hinter die Kulissen gucken. Da haben wir jetzt eine Aussage von Özil, die wir jetzt mal so bekommen haben zum Thema Grindel, die uns jetzt aber, denke ich mal, auch nicht überrascht, weil jeder, der das so gehört hat, was Grindel schon vor seiner DFB-Präsidentenzeit von sich gegeben hat, der wird nicht unbedingt vom Hocker fallen, nach dem, was er da jetzt von Özil gelesen hat, würde ich mal sagen. Ich sag jetzt einfach mal naiverweise, ich glaube, im System DFB ist es scheißegal, ob du schwarz bist, ob du Muslime bist oder sonst irgendwas, in welchem Hintergrund, denn du möchtest da den Erfolg. Und dann, du bist das so gerne, also ich habe doch lieber Erfolg als DFB, das unterstelle ich denen jetzt einfach mal, wenn ich von 11 Spielern 6, 7 mit Migrationshintergrund habe, dafür Weltmeister werde, als wenn ich da 11 Bio-Deutsche habe und in der Vorrunde ausscheide. Weißt du, was ich meine? Ich gebe dir sofort recht, aber ich würde zum Beispiel auch nie Menschen verhaften, die auf dem Mittelmeer Flüchtlinge einsammeln, die gerade am Ertrinken sind. Auch da würde ich sagen, wie kann denn sowas sein? Absolut. Also ich gebe dir absolut recht, klar, natürlich, als DFB wäre mir das völlig Titte, ob der jetzt Türke ist, Ghana oder sonst irgendwas Wichtiges, der hat einen deutschen Pass und möchte für Deutschland spielen. Geil, wir haben einen geilen Fußballspieler, den wir unter Umständen nicht hätten, wenn es keine Ausländer in Deutschland gäbe. Sogenannten Fußballdeutschen. Ne? Noch nicht mal Ausländer, sondern die leben ja alle hier, die sind hier geboren, brauchen wir überhaupt nicht aufmachen, diese Diskussion, die möchte ich auch gar nicht. Eigentlich möchte ich die Diskussion deswegen nicht führen, weil ich das Gefühl habe, dass die uns so ein bisschen aufs Auge gedrückt wird von diesen ganzen AfD-Spackos. Genau das ist doch das Problem. Genau das ist das Problem. Du traust dich nicht, irgendwas von deiner Meinung zu sagen, weil du genau denkst, dass du jede Meinung von dir ins falsche Licht gerückt wird. Nein, ich sage deswegen nicht, weil es für mich normal ist. Weil das ist wie, wenn ich scheißen gehe. Ja, da gehe ich da auch nicht über. Leute, also heute war ich scheißen. Müssen wir mal, ja, aber es steht auch heute nicht in der Zeitung, dass du scheißen warst. Ja, aber es ist für mich einfach in meinem Kopf überhaupt nicht angelegt, mir darüber Gedanken zu machen, ob ein Spieler, der für Deutschland spielt, jetzt deutsch genug ist, um für Deutschland spielen zu dürfen. Also da ist es mir in der Diskussion nicht einmal geht's mir darum. Da geht's mir nicht einmal darum, ob der Deutsch-Türke, Deutsch-Ghana, wie er eben gesagt hat, oder sonst was ist. Mir geht's um die Sachen an sich, die passiert sind. Die Fakten, darum geht's mir. Und die Fakten führen zu falschen zu Verleugnungen und zu führen zu politischen Diskussionen. Und wie ich auch auf Twitter geschrieben habe, man kann nicht auf der einen Seite einen Satz raushauen und auf der anderen Seite wissen, dass genau der Satz, den man gerade gemacht hat, totaler Quatsch ist. Wie kann man denn als Mesut Özil oder als Vertreter davon sagen, man wollte sich nicht politisch positionieren? Ja, was ist es denn dann? Ist das der Bro, mit dem der sonntags grillt, oder ist das eine politische Darstellung? Das möchte ich mal wissen. Ja gut, das ist auch ein Thema, auch dafür. Ich mag ja auch, wie ich auf Twitter gesagt habe, keine Bananen. Aus Respekt zur Frucht trinke ich trotzdem Multivitaminsaft weiter. Oh, schön. Ich kann das Thema für mich auch nicht so richtig, also für mich irgendwie so richtig aufmachen, weil natürlich ist es ein politisches Statement, wenn du dich mit einem Politiker fotografieren lässt, als wäre es dein Freund. Danke, Ricky, genau das. Also das ist halt, das ist halt für mich überhaupt, da kann ich überhaupt nicht drüber diskutieren. Also ich bin aber bereit, bei bestimmten Politikern das mir gefallen zu lassen, und bei anderen Politikern erwarte ich halt eine gewisse Distanz der jeweiligen Landsleute. So, jetzt kann man natürlich, wenn er dazu steht, dann ist das seine Meinung, dann ist das in Ordnung, dann verleugne ich die Meinung aber auch nicht. Der kann ja zu Erdogan stehen. Meine Güte, der Mann ist ja nun mal halt demokratisch gewählt. Er hat halt wirklich in letzter Zeit dann auch doch massive Probleme mit Deutschland gehabt, also der Herr Erdogan, und hat auch wirklich krasse Kritik an dem Land geübt, für das du jetzt spielst zum Beispiel, dass du repräsentierst, für so ein Stück weit natürlich du auch als Bilderbuch-Kanacke herhalten musstest. Also so ist es ja auch, weißt du, da wird ja schon so ein bisschen vermarktet als derjenige, der es geschafft hat. Das ist der Türke. Ja, aber das ist doch die Gesellschaft schuld und nicht ich persönlich. Nee, aber du darfst es ja auch nicht vielleicht nur auf dich persönlich anwenden. Ich habe aber das Gefühl, dass wenn man seine Meinung äußert, im Moment immer dafür verantwortlich ist, egal was man sagt. Man kann ja auch nichts Richtiges sagen im Moment. Ja, wenn du was sagst, zum Beispiel, wenn du was schreibst, so muss man es ja sagen, wenn du was auf Twitter schreibst zu diesem Thema, dann ist es ja deine persönliche Ansicht und deine persönliche Meinung. Und darauf kann man dich dann natürlich auch festhalten. Säubert ja auch. Und das finde ich auch nicht schlimm, aber dass es da irgendjemand gibt, der dann sagt, ja, der Pocho, der ist doch das oder das, weil er die und die Meinung hat, ist ja auch wieder normal. Ist auch normal. Ich gehe davon aus, dass es mehr Leute gibt, die sich denken, ja, sehe ich genauso. Und ganz viele gibt es, die interessiert es halt auch letzten Endes gar nicht so sehr. Was ich persönlich sage, ja, genau. Ich glaube, ich habe ja gestern bei uns in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, ob das der größte Skandal oder der größte Skandal des Deutschen Fußballbunds ist. Und Chris hat das ja auch so ein bisschen skeptisch beugt, meinte so, ja, die 2000er-Zeit, die war auch schon ziemlich heiter, möchte ich mal so sagen. Und dann habe ich so kurz darüber nachgedacht und habe gesagt, ja, ich glaube wirklich, ohne Internet wäre das ganze Thema längst nicht so aggressiv, wie es jetzt absolut auch rüberkommt. Da gibt's ja auch keine zwei Meinungen. Aber man kann nicht nur dem Internet irgendwie jetzt den schwarzen Peter zuschieben. Nee, ich glaube, man kann auch ganz genau dem Internet positive Eigenschaften zuschieben, indem Özil oder Grindel einfach mal nicht das ausmerkeln, 48 Stunden oder so oder noch länger, und einfach nichts sagen. Ich glaube, du kannst dann da auch erstmal ein kleines Statement loswerden, wenn du Özil bist und sagst, ich fühle mich gerade scheiße, sportlich ist es scheiße gelaufen, und wie die Situation um Erdogan lief, die nimmt mich ein bisschen mit. Das kannst du ja erstmal als zeitlichen Puffer nehmen. Du kannst, ne? Aber selbst das bringen sie ja nicht. Nein, selbst das nicht. Selbst das bringen sie ja nicht. Von jedem wird erwartet, Grindel sagt doch vor Wochen, er fordert ein Statement von Özil zu der Sache. Und jetzt lässt er sich selber die Sonne auf seinem fetten Bauch scheinen und sagt nichts. Moment, Pocho, das darf man ja auch nicht vergessen. Zuerst wurde ja so eine gewisse, wie soll man das sagen? Also Grindel hat schon so versucht, sich hinter Mesut Özil zu stellen. Zumindest. Ja, aber auch nur aus Augenwischerei. Ja, richtig, aber so ging es ja mal los. Es wurde von Bierhoff dann diese ganze Geschichte als beendet erklärt. Wir erinnern uns alle an diese großartige Pressekonferenz. Also auch da sollte man nicht vergessen, welche Rolle der Herr Bierhoff da eingenommen hat. Hinter den Kulissen muss das immer noch eine große Nummer gewesen sein. Also der hat ja jetzt noch mehr Macht, ne? Der hat noch einen anderen Posten jetzt nach der WM gekriegt. Der Bierhoff? Oder wer? Ich weiß nicht, was da jetzt, Obergauleiter oder was, ich weiß es nicht, aber er hat noch eine Position bekommen. Sei es drum. Also da fing es ja an, weißt du, dass der Grindel da erstmal so getan hat, als wäre das Thema vom Tisch, und er hat sich ja damit dann auch ein bisschen gesonnt, dass Gündogan und Özil sich mit Steinmeier getroffen haben. Wenn man die Aussagen von Özil richtig interpretiert, dann war es ja fast schon so, als ob Grindel das für sich fast nutzen wollte, diesen ganzen Eklat in Anführungsstrichen, wollte er dann noch für sich ausschlachten, indem er sich mit den zwei Aussätzigen und dem Bundespräsidenten der BRD trifft, und das wurde ihm ja dann verwehrt, und dann scheint dieses Thema erst richtig hochgekocht zu sein. Aber genau das ist doch was das Politikerverhalten von Grindel 1a widerspiegelt. Man vergisst das so oft, der Mann ist Politiker, nichts anderes, immer schon gewesen, wenn man die Vita von ihm verfolgt. Ja, das sieht man übrigens immer schön bei jeder DFB-Pokalauslosung. Ja, hier, jetzt, ich nehme mal beispielhaft Langenhagen. Da muss ich auch nochmal ein Kompliment an die Frauen und Männer des TuS Langenhagen aussprechen. Ich war da neulich und ich muss Ihnen sagen, diese Anlage ist immer hervorragend aufgeräumt. Der Präsident Justus Müller macht einen ganz tollen Job mit wenig Leuten. Also da sind wir froh, dass dieser Amateurverein diese Region immer wieder Wochenende für Wochenende aufleben lässt. Und ich wünsche mir jetzt ein tolles Los für Langenhagen. Da denkst du immer so, halt die Fresse, du Nutte. Ja. So, und dann vergleichst du mal. SC Langenhagen, bitte. SCL. Tussis. Tuss ist ein Grimbro, genau. Aber Genau das ist es doch. Und du kommst dann am Ende dahin, dass du auch mal Vergleiche ziehen musst. Und das ist auch völlig legitim, Vergleiche zu ziehen. Und wenn dann auch jemand, der wirklich ein großer Dummschwätzer ist, wie der Steger, der ehemalige Pressesprecher vom DFB. Das war ach so, nicht. ja, ich weiß, ja. Der äußert sich ja etwas Dickliche mit der, genau. Halbklatze, so kann man es sagen. Mit der hohen Stirn. Ja. Und der hat ja auch gesagt, dass das Grindel der schlechteste Präsident der letzten 40 Jahre wäre. Und da gebe ich ihm recht. Es ist so gewesen, dass die Präsidenten in letzter Zeit oder in den, sagen wir mal, in den 37 Jahren, die ich auf der Welt bin, die ich mitbekommen habe, die hatten sicher alle ihr Für und Wider. Und die hatten auch alle was sie sich auf die Fahne geschrieben haben. Und Grindel muss für alles, was jetzt in den letzten Wochen schiefgelaufen ist, sowohl Kommunikation nach außen, Darstellung nach außen und auch für die Aussage eines, nichtsdestotrotz, und das darf man nie vergessen bei allem, eines verdienten, sehr verdienten Nationalspielers, eines Vorwurfs des Rassismus, das was genau gegen ihn geht, gibt es keine andere Möglichkeit, als zurückzutreten. Ja, dass du Grindel Rassismus, dass du Grindel einen Rassisten nennst, so möchte ich sagen. Ja. Ich meine, da hast du jetzt eigentlich Mesut Özil nicht unbedingt gebraucht, da hättest du ja nur alte Bundestagsdebatten. Genau, wie ich sie auch mal bei Twitter kommuniziert habe. Ja. Und also das ist ein Thema, das vielleicht jetzt nicht so in der Öffentlichkeit präsent war, aber es war schon etwas, was man nachgucken konnte. Ja, weil sich keiner drum kümmert und ja, aber interessiert halt keine Sau. Ist es nicht schlimm, dass sich keiner drum kümmert? Absolut, eigentlich müssten Journalisten. Da muss jeder drauf anspringen. Jeder Journalist muss darauf anspringen. Eigentlich ja. In dem Moment, wo der als Präsident gewählt wird, müsste eigentlich der erste Journalist mit der Meldung um die Ecke kommen, dass ein Politiker, der sich als Rechtsaußen gut und gerne bezeichnen kann, jetzt den DFB leitet, der sich auf die Fahnen, Integration etc. Genau. Schreibt. Aber und dann kommen wir wieder zum Thema Doppelmoral. Es führt alles darauf hin. Ja, klar. Ja, aber das ist ja ein großes Thema, aber das ist halt wirklich unsere Gesellschaft. Und ich glaube nicht erst jetzt. Ich glaube, Doppelmoral fällt halt im Internetzeitalter eher auf. Ja, weil es halt. Klar, weil sie überall präsent ist. Na, und weil du halt dann auch schneller. Ja, und bewiesen werden kann. Wirst vor allem. Also weißt du, du postest halt ein Video von Grindel, wie er im Bundestag steht und sich eindeutig gegen Multikulti oder eben gegen die doppelte Staatsbürgerschaft etc. ausspricht. Mhm. Und damit sind alle Argumente, die Grindel dagegen setzen will, einfach hinfällig. Ja, das hat er gesagt. Er kann nur eins machen. Er kann sagen, okay, das war damals meine Meinung. Die habe ich geändert. Das muss ich nämlich gerade sagen. Ja, das muss man ihm aber auch zubilligen, weil ich finde das völlig in Ordnung, dass Menschen Meinungen ändern. Das ja, ist aber richtig. Vielleicht hat sich der Mensch geeinigt, aber er ist ein CDU-Politiker und wird es ausmerkeln. Er wird niemals seine Meinung ändern. Ja, das ist das nächste Problem. Wenn er das sagen würde, würde ich auch, nicht du, sondern ich auch, ihm natürlich unterstellen, dass das Kalkül ist und dass er das jetzt nur sagt, selbst wenn er wirklich zu dieser Erkenntnis gekommen ist, ja, damals habe ich Bullshit erzählt, würde ich es ihm irgendwie nicht hundertprozentig abnehmen. Das stimmt natürlich auch. Aber eine andere Frage ist doch, wie hätte Grindel zu Beginn dieser ganzen Özil-Gündogan-Problematik reagieren müssen, um das ganze Ding nicht so aus den Händen zu verlieren, wie es ihm jetzt dann letzten Endes aus den Händen auch geglitten ist. Da frage ich mich nämlich auch, wie wäre der perfekte Umgang gewesen? Was hätte Grindel machen müssen? Weil er wollte ja laut Özil, dass beide nicht mit zur WM fahren zum Beispiel. Hat man ja auch von vielen gehört, dass die das so ein bisschen eingefordert haben. Wollte das Grindel? Das unterstellt Özil. Özil hat in seinem Brief geschrieben, dass Grindel nicht wollte, dass Özil mitkommt und dass Bierhoff und Löw sich für ihn stark gemacht haben. Das habe ich so nicht mitbekommen, muss ich gestehen. Hast du die drei oder vier? Das Seiten, von Özil habe ich mitbekommen, kann ja aber auch eine Unterstellung sein. Ja, genau, ja. Das kann eine Unterstellung sein, klar. Damit müssen wir erstmal leben. Aber du kannst auch mal davon ausgehen, dass es eher eine Unterstellung ist, weil was man auch auf diesen drei Seiten nicht vergessen darf, wenn man sich die genau durchliest, ist, dass kein Wort von Selbstreflexion da drin steht. Das ist auch was, das muss man Mesut Özil definitiv auch angreifen, dass er das Hauptproblem ist ja, dass er mit diesem Erdogan-Thema nicht so richtig absolut aufgeräumt hat, beziehungsweise sich eigentlich keiner Schuld bewusst ist. Und er ist ja insofern ein Stückel zurückgerudert, dass er gesagt hat, dass er sich mit jedem türkischen Präsidenten nochmal ablichten würde und er sich nicht dafür schämt und es nicht bereut, das Foto gemacht zu haben. Also aber es ist doch ein politisches Statement. Ja, richtig. Aber nichtsdestotrotz stehen in diesen drei Seiten nichts von Reue, nicht 1%, nicht den Jota. Ja, weil er sich, glaube ich, wirklich, ich verteidige ihn jetzt auch hier gerne, wirklich im Stich gelassen fühlte vom DFB. Und das kann jetzt natürlich auch, naja gut, das wird schon gut überdacht sein, ob ich so ein Statement rauslasse, also wird es keine Impulshandlung sein. Aber ich stelle mir das wirklich vor, wie du nach so einem Aus gegen Südkorea dann noch von den Rängen als Türkenschwein beschimpft wirst, davor ja, ausgeführt natürlich wirst. Natürlich geht das nicht. Also er vermengt natürlich jetzt hier auch zwei Themen. Ja, eben. Also er kritisiert zu Recht den Rassismus, den latenten Rassismus, den es in Deutschland gibt, der jetzt, finde ich, auch wirklich voll zum Tragen kommt, wenn man so Sachen wie Bild-Zeitung liest oder so, die sich dann da mit Jammer Rücktritt und so dann auch in eine gewisse Richtung positionieren. Und ich behaupte auch weiterhin steif und fest, wenn Özil kein Moslem wäre, würde das Thema nicht so behandelt werden, wie es jetzt wird. Wenn wir jetzt hier über Lukas Podolski oder Miroslav Klose reden würden, ist natürlich schwierig, weil es gibt da kein Äquivalent, was Präsident angeht, also vor allen Dingen so einen Typen wie halt eben den Erdogan. Aber wisst ihr, was ich meine? Ich glaube schon, dass es was damit zu tun hat, dass Özil ein Moslem ist. Also wenn sich Thomas Müller vor 20 Jahren hingestellt hätte und ein Foto mit Gaddafi gemacht hätte, weil seine Urgroßmutter damals aus Libyen kam, hätte ich mich genauso aufgeregt. Das hat nichts mit Moslem oder Religionszugehörigkeit zu tun. Hättest nichts. Du dich in deinem Kämmerlein, sage ich jetzt einfach mal so überspitzt, dich aufgeregt, ich mich auch, aber es hätte nicht diese Schwarmintelligenz gegeben, die sich ja, alle das, mit dir das aufregen. Das liegt aber daran, dass genau der Mann, mit dem er sich hat ablichten lassen, die deutsche Gesellschaft als Nazis bezeichnet hat in den letzten Monaten. Richtig. Und dem lächle ich dann ins Gesicht und nenne ihn meinen Präsidenten? Nein! Geht nicht. Das war, glaube ich, Gündogan. Da müssen wir aufpassen. Ja, gut, klar. Aber ja, gut, aber das, ne? Er sah jetzt nicht so traurig aus auf den Fotos. Nein, auf keinen Fall. Nur, dass mein Präsident Aufschrift auf dem Trikot war das von Man City. Ja, nee, ich wollte es nur mal sagen. Aber das ist richtig. Also jetzt nochmal. Weil ich euch jetzt irgendwie bloßstellen will, aber jetzt mal ganz ehrlich, wie hätten die richtig reagieren müssen? Wie hätte ja, die DFB? Grindel, der DFB. Was hätten man machen müssen nach dem Foto? Jetzt frage ich mal wirklich so einfach euch beide. Hättet ihr Özil und Gündogan mitgenommen oder hättet ihr gesagt, nee, so geht's nicht? Also was wäre das richtige Statement? Wenn ich welche Person wäre. Genau, dann muss ich wissen, welche Person. Yogi? Ja, wir können es ja mal mit beiden Personen durchspielen. Einmal Löw und einmal Grindel. Aber worauf willst du jetzt hinaus? Willst weil du jetzt ich mich unsere selber, persönliche selber, Meinung wissen? Nee, weil ich selber, ich kann mich selber nicht so richtig fassen. Weißt du, ich suche für mich die richtige Antwort. Ich würde gern klugscheißen und sagen, so hätte man es machen müssen. Und ich finde für mich nicht die richtige Antwort. Naja, so hätte man es machen müssen, hört sich ja nach Konsens an. Wenn du Pocho und mich jetzt fragst, wie wir entschieden hatten, da rede ich jetzt einfach mal für Pocho, auch wenn ich meine Gedanken in Pochos Worten gerade besser aufgehoben fühle, muss ich sagen, dass ich die beiden natürlich nicht mitgenommen hätte. Erstens, weil beide, Gündogan möglicherweise paradoxerweise weniger, auf den hätte ich weniger verzichten können. Also ich hätte auf beide Spieler sportlich verzichten können. Das ist Punkt 1 und Punkt 2 ist, dass sie einfach eine Linie überschritten haben, für die wir ja anscheinend stehen, der DFB. Ich erinnere nur an diese tollen Spots, die vor den Nationalspielen liefen, mit Gerald Asamoahs Familie da, die da irgendwie mit Bio-Deutschen gegrillt haben und so. Ja. Du hast da dein Credo, welches natürlich auch nur Marketing ist, aber völlig betrogen. Also wenn du meine persönliche Meinung wissen willst, hättest du auf beide niemals mitnehmen dürfen, weil dieses ganze Thema auch Unruhe mit ins Turnier gebracht hat oder auch schon mit in die Vorbereitung gebracht hat. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir ausgeschieden sind, weil dieses verlogene Verhalten von Jogi Löw bezüglich Emanuel Neuer der Grund ist, warum die Mannschaft nicht an ihr Maximum gegangen ist. Aber meine Meinung ist, ich hätte beide nicht mitgenommen. Pochos Meinung ist es sicherlich auch. Absolut, absolut. Ich kann das Moment, hätte man Pocho, da will ich jetzt von dir wissen, wäre es dann vielleicht eine Brücke gewesen, wenn man sagt, entweder ihr entschuldigt euch öffentlich oder bezieht klar Stellung. Entschuldigt ist vielleicht zu viel verlangt. Genau. Aber wie gesagt, ihr bezieht stellt klar das klar, Stellung. Stellt das klar. Es gibt keinen so, ich rede nicht mit den Medienvertretern. Also wer A sagt, muss auch B sagen, so in dem Ding. Oder das war's für euch. Wäre das dann letzten Endes? Ja, genau das. Pass mal auf. Durch das, was durch an vielen Stellen auch dargestellte und verteufelte Internet, ist es absolut möglich, dass wir auf jede Sache direkt reagieren. Und wenn ich jedes Scheiß Abendessen fotografiere bei Instagram und das poste oder jeden blöden Strandbesuch so inszeniere, als ob es gerade eine Daily Soap wäre, dann kann ich auch klar Stellung beziehen zu einer Sache, wie meine Meinung dann ist. Ich will ihm nicht sagen, dass er die und die Meinung haben soll. Die Meinung von ihm steht für alleine. Wenn er sagt, er steht dazu und er macht das so, dann ist das okay. Aber dann muss er auch vorher Stellung beziehen. Und dann darf er nicht, wie es passiert ist, vom DFB einfach gesagt kriegen, dann musst du am Pressetag nicht teilnehmen. Wenn du nicht willst, kein Problem. Er ist ja auch keine gottgleiche Figur. Warum? Das ist Fehlverhalten von beiden Seiten. Und Minus ergibt zwar in der Mathematik Plus, aber nicht im wahren Leben. Aber ich muss sagen, der Medientag ist für mich wirklich der Moment, wo es eigentlich schon zu spät war. Also, weißt du, als sie dann in Russland vor Ort waren und es eben zu diesem Medientag kam, war das Thema eigentlich schon so hochgekocht, dass ich da sogar nachvollziehen kann, dass du Özi jetzt nicht noch vor die Presse zerrst, vor allem wenn er es nicht will. Aber ich glaube, dass man im Vorfeld, also noch in Südtirol zum Beispiel, vielleicht irgendwas hätte machen können. Und vor allem hätte man sich nicht so pomadig hinsetzen dürfen, wie das eben Bierhoff gemacht hat, und einfach zu sagen, so, das Thema ist jetzt beendet, was wollt ihr Hurensöhne eigentlich von uns? Weil nur weil er da so rumschwafelt und immer wieder versucht, sich fein auszudrücken, heißt das ja nicht, dass er eigentlich denkt, ihr dummen Wichser, haltet mal eure Scheißfresse, wir fahren jetzt nach Russland und ficken da alles weg und ihr jubelt hier gefälligst. Aber selbst das ist ja nicht gekommen, dass der well-spoken Herr Bierhoff gesagt hat, wir haben das intern geregelt und wir halten es für besser, dass beide Spieler sich nicht dazu äußern, weil es nur noch mehr Öl ins Feuer gießt. Also selbst das kam ja nicht. Nö, das kam auch nicht, genau. Also auch da kann man natürlich sagen, man hätte, jetzt überlege ich gerade, man hätte vielleicht von, was willst denn du jetzt gerade? Wir nehmen Podcast auf. Hallo sagen. Ja, komm mal her. Nee. Dann sag doch mal Hallo. Hallo. Okay. Hast du einen Sonnenstich oder was? Dann kommt die hier im Schlipper und Bikini halber rein, du. Hör mal, was machst du denn jetzt? Das lenkt mich ab. Wir sind hier in einer wichtigen politischen Diskussion. Ich stehe hier da im Badeanzug. Die Frau oder das Kind? Die Frau! Oh, das ist ja okay. Jetzt geh doch mal raus, du lenkst mich ab mit deinen Brüsten. Hopp! Tschüss! Das gibt's doch nicht. Jetzt musst du mal, hast du irgendein Geltungsbedürfnis? Wir beginnen zusammen einen Podcast nächste Woche. So. Wenn sie ein Geltungsbedürfnis hat, dann soll sie einen Podcast machen. Aber ohne Scheiß. Ja, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ist ja letzten Endes auch wurscht. Aber wir sind uns alle darüber einig, dass der DFB, Özil etc. das Thema beendet, also eigentlich vor dem Weltmeisterschaftsstart das Thema hätte beenden müssen. Entweder wäre die Konsequenz gewesen, die zu Hause zu lassen, oder sie hätten sich zu diesem ganzen Thema öffentlich positionieren müssen. Ja, richtig. Das wäre der richtige Umgang gewesen. So. Ja, absolut. Und der einzig wahre Umgang damit. Okay, dann war nur da, Fehler. Nee, der einzig wahre, das wäre ein Umgang gewesen. Ja. Dieses Ausgemerkel, das kann ich nicht mehr, ertrage ich nicht mehr. Ja, mich stört am meisten, wie gesagt, dieses sich über allen Dingen stellen zu wollen. Das kotzt mich so an. Wenn ich solche, nee, sag ich einfach, so dreckige Schlüpfer-Wichser sehe wie diesen Bierhoff. Wenn ich diese vollgewichste Scheißfresse da sitzen sehe, wie er sich da selber in ihrer eigenen Butterrotze die ganze Zeit wälzt und sich geil findet. Der findet sich so geil. Der sitzt jeden Abend da und holt sich verdammt nochmal einen runter von seiner letzten Pressekonferenz. Die guckt er sich an und wichst sich einen drauf. Und dann setzt er sich hin und ein Journalist fragt oder wärmt dieses Thema wieder auf, weil es einfach für keinen auf der Welt beendet war. Und er setzt sich dahin und sagt, das Thema ist beendet, halte deine Scheißfresse, du dumme Sau. Das kotzt mich so an. Das kotzt mich noch mehr an als dieses Bild, das ich von Özil, Erdogan und Gündogan da gesehen habe. Ich weiß nicht warum. Ich weiß auch nicht, warum dieser Bier auf mich so irre macht. Der andere Bekloppte da, der Grindel, über den reden wir doch noch ausführlicher wahrscheinlich, aber der Bierhoff an sich mit seiner ganzen arroganten Art, wie er das ganze Thema da versucht hat, totzuschweigen, dilettantisch, also ich finde gar keinen Vergleich, also das war ja wirklich einfach nur ekelerregend, sich das mal anzugucken. Du meinst dann diesen Auftritt dann noch im ZDF, ne? Nee, ich meine diese Pressekonferenz. Diese Pressekonferenz, zu sagen, das Thema ist für uns jetzt erledigt und wir genehmigen sozusagen keine Fragen mehr dazu. Das wäre ja okay, aber er setzt sich ja hin und sagt, was hätten wir bitte ändern sollen? Ich finde, wir haben jetzt genug gemacht. Und jetzt ist auch mal gut. So, wo ich mir gedacht habe, halt deine Fresse, das ist eine Pressekonferenz. Was hast denn du gedacht, was die fragen, wo du deine verfickte Scheißfrisur gemacht hast, du dummes Schwein, der dich gestern Nacht einen Arsch gebumst hat oder was? Was denkst denn du, was die von dir wissen wollen? Es gibt nur ein Thema seit Wochen in Deutschland. Das ist, warum stellen die sich mit einem Diktator hin und machen ein Foto und alle tun danach so, als wäre das völlig normal? Warum steht unser Bundestrainer auf einmal in Leverkusen und macht so, Mensch, applaudiert doch mal dem Gündogan. Das ist doch unsere deutsche Nationalmannschaft. Das ist doch das Thema. Wenn der das nicht mitkriegt, Oliver Bierhoff, dann ist er fehl am Platz. Der kann sich da nicht hinsetzen wie ein Erdogan und sagen, ihr haltet jetzt die Fresse und schreibt das, was wir wollen. Das ist doch dieselbe Ebene. Der ist genau derselbe Motherfucker wie der andere. Und das bringt mich so zur Weißglut. Und dann windet die Drecksau sich so wieder so raus. Und jetzt kommt das Thema mit dem Grindel und Ösi. Und der ist froh, dass er wieder abtauchen kann in seiner scheiß Villa und sich wieder einen runterholen kann auf seine letzte Pressekonferenz. Der Typ, der kotzt mich so an. Ich wäre bereit, dem in die Fresse zu hauen, die dumme Sau. Der kotzt mich so unfassbar an, die Drecksau. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist so ein schleimiges, dreckiges Mistvieh. Seine ganze Fußballkarriere war schon so eine schleimig, dreckige Scheiße. Ein Dreckshurensohn, der nichts gebacken kriegt. Der einmal einen Ball in die Fresse geschossen bekommt und einen Golden Goal erzielt. Das ist sein großer Verdienst für die Fußballwelt. Und dann hat er sich da reingeschlängelt wie so eine dreckige Nutte. Hat er sich da reingeschlängelt in den DFB, als keine andere Drecksau diesen Job machen will und kommt jetzt will er sich als der große Macher sehen. Er will, dass alle ihn anhimmeln. Er hat die deutsche Nationalmannschaft gemacht zu dem, was es ist. Vierter Stern. Yeah! Helene Fischer, ihr geilen Wichser. Das war ich. Nee, du dummes Dreckschwein. Du warst einfach nur dabei. Nichts hast du gemacht, was ein DFB was gebracht hat. Du warst nur zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Genauso wie 1996. Genauso. Und jetzt verpiss dich wie 1998 oder 99. Keine Drecksau wird dich vermissen. Nichts von dem, was Oliver Bierhoff gemacht hat, wird jemals irgendeine Bedeutung haben. Für mich jedenfalls. Das ist für mich persona non grata am DFB. Aber dafür, finde ich, habe ich es jetzt ein bisschen fast schon noch zu positiv ausgedrückt. Ich auch, Bierhoff, ja. Du, ey. Hm. Oh. Ja. Wie ich dir sag, also es ist so, dass es muss eigentlich jede verantwortliche Position nach dem sowohl sportlichen als auch nach dem medialen Desaster, wie man es einfach nur nennen kann, muss zurücktreten, weil halt diese Personen wirklich fehl am Platz sind. Wer hätte gedacht, dass nicht der, also ich habe immer gedacht, Löw hätte mit die größten Fehler gemacht nach diesem Turnier. Aber nein, Löw ist echt noch der Einzige, den man im Nachhinein wahrscheinlich sagen kann, er hat in diesem ganzen Chaos doch das Optimum rausgeholt mit einem Sieg. Das ist, was ich auch ganz schwierig fand, ich glaube, das war die Pressekonferenz, als er gesagt hat, da kritisiert wurde, dass ja die Auswahl der Jugendherberge, die Nationalmannschaft hatte, relativ schwierig war. Und er dann einfach nur darauf geantwortet hat, ich habe es ja im Campo Bahia bewiesen und ich weiß schon sehr wohl, was ich mache. Also dieses Selbst-Schultergeklopfe ja. Von dem Bierhoff, boah. Weil er dann auch immer den Weltmeisterschaftstitel erwähnt. Ja, da sind wir ja auch Weltmeister geworden und da hat er das ja auch gewuppt und so. Ich glaube, er denkt auch wirklich, dass er so unverzichtbar wäre für alles. Aber dabei ist das nicht. Das ist wirklich, das gibt doch so Menschen, die immer das Glück haben, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein. Wie 96. Ja. Mit der Arschlochtruppe fahren die nach England. Keiner traut denen was zu und dann kriegt der Bier auf diesen Ball da und stolpert das Ding da rein. So. Und zack ist er der neue Werbestar im deutschen Werbefernsehen. Es ist immer so. Und ich sage weiterhin, der Bierhoff, der ist völlig unbedeutend für das ganze Thema Weltmeisterschaft und so. Die wären Weltmeister geworden mit, weiß ich nicht, mit Neururer als Teammanager. Wahrscheinlich sogar mit mehr Spaß. Das ist, wahrscheinlich, das ist ja. Ein schleimiges Mistvieh. Ich kann es nur so sagen. Und dann hast du natürlich diesen Grindel. Ja? Diesen, wie Poggio das richtig sagt, eigentlich ist das schon die perfekte Beschimpfung dieser Politiker. Weil eigentlich will ich, dass ein DFB-Präsident irgendwie dieses also immer Amateurfußball verkörpert, aber gleichzeitig natürlich auch sich der Aufgabe bewusst ist, dass wir es hier mit dem größten Verband der Welt zu tun haben und mit einem sehr erfolgreichen Fußballverband im Allgemeinen. Aber bei Grindel habe ich wirklich das Gefühl, ich weiß gar nicht, was das ist, Politiker trifft es einfach am besten. Wie so ein Politiker, der sich auf dem ausruht, was andere vor ihm aufgebaut haben. Er sonnt sich letzten Endes in den Erfolgen aller anderen und hält sich für den Größten und Besten und bedient sich irgendwie im Baukasten für Präsidenten, die über irgendwie, also die, ich weiß gar nicht, was ich jetzt hinaus will. Ich versuche jetzt irgendwas zusammenzuschieben hier, was mir nicht gelingt. Aber es ist, man merkt ihm einfach das Aufgesetzte so brutal an. Weißt du, da kommt nichts von Herzen und nichts wirklich erfahren. Also wenn er darüber spricht, wie eben jetzt sag ich mal in Langenhagen die Mitarbeiter des Amateurfußballs da tolle Arbeit leisten oder so, oder die Freiwilligen. Hast du denn mit deinem Langenhagen hier? Weil es halt für mich so eine Stadt ist, die so, weißt du, so im Amateurfußball genau reinpassen würde. Irgend so ein Fußballverein, Fünft- oder Sechstligist, wo halt viel über Ehrenamt funktioniert. Und du weißt genau, warum so ein Typ wie Grindel das erwähnt, weil er damit Social Points sammeln möchte. Ja, er denkt ja an die kleinen. Beim bloßen Volk, ne, ein paar Punkte gewinnen. Genau, deswegen. Weil er deswegen, ja einer, er weiß ja ganz genau, wie die Bolzplätze funktionieren. Ne? Genau, und er kennt ja auch jeden da vor Ort. Der lernt die Namen vorher auswendig, weil er genau weiß, dass das eigentlich schon ist. Der hat Karten dafür. Der lernt die noch nicht mal auswendig. Ist ja egal, aber er weiß. Von dem Schreiberling zugesteckt. Er muss das ja alles mal von oben herab sehen, so wie es gemacht wird von seiner Seite. Er muss die Namen droppen, weil die Leute dann denken, guck mal, der ist ganz, siehste, guck dir mal den Grindel an, der kennt die alle, der kennt den Horst. Hättest du das gedacht? So, das ist diese perfide Denke dahinter. Und das ist, was mich auch wiederum zur Weißglut bringt. Als ob man das nicht durchschaut. Wenn ich es merke, merken es noch 40 Millionen andere, da bin ich mir sicher. Also das aber das ist genau das Politikerische daran, ne? Dass er ganz genau weiß, welche Knöpfe er triggern muss beim bloßen Horst. Ja. Weißt du, was ich meine? Naja, die sind ja einfach nur froh, wenn es läuft, glaube ich. Also wenn es jetzt nicht allzu viel Aufregung gibt und die Nationalmannschaft abliefert, sind die froh. Und in dem Moment, wo es nicht läuft, wie jetzt bei der Weltmeisterschaft, dann entsteht so ein komisches, so eine Unzufriedenheit. Und ich glaube, erst dann wird gesucht und geguckt, was jetzt hier nicht so richtig gut lief. Auch deswegen könnte es sein, dass Grindel eigentlich jetzt hier aus der ganzen Özil-Nummer ganz gut rausgekommen wäre, wenn Deutschland nicht schon in der Vorrunde ausgeschieden wäre. Und sich dann, natürlich, das darf man natürlich auch nicht vergessen, sich dann hinzustellen nach der ganzen Nummer, nachdem er zunächst versucht hat, sich nicht hinter Özil zu stellen, aber das Thema wegzuwischen, ein Statement einzufordern von Mesut Özil, ja, zu sagen, hey, mach mal die Fresse auf, das kann ja wohl echt nicht sein, dass du uns die ganze Weltmeisterschaft kostest mit deiner ganzen Art, du dumme Sau, du Ziegenficker, jetzt sprichst du aber mal. Ja, das ist doch die Denke, die hinter so einem Politiker steht wie Grindel. Ich meine, nur weil er es nicht ausspricht, heißt es doch nicht, dass er so denkt. Das ist ein Rassist, das muss man halt einfach mal so sagen, wie es ist. Also ich kann doch da nicht drum rum, ich kann doch nicht so tun, als wäre es nicht so, nur weil man sowas nicht unterstellen darf, weil das justizabel ist. Also der hat sich doch im Endeffekt im Bundestag so weit rechts wie möglich positioniert. Also es ist ja anzunehmen, dass er sogar noch gerne ein Stück rechter gegangen wäre, wenn das nicht dann schon problematisch gewesen wäre für seine Partei. Also das unterstelle ich ihm einfach und er soll mir erstmal das Gegenteil beweisen. Die Anschuldigungen stehen im Raum. Mesut Özil hat es relativ klar gemacht, was abgeht hinter den Kulissen. Und jetzt kann er sich mal äußern. Jetzt fordere ich mal von El Presidente ein Statement. Wo ist denn dein motherfucking Statement? Das Blabla, wir sind alle eine Nation und egal, also in der Niederlage und im Sieg sind alle Deutsche, auch die mit ausländischen Wurzeln sind weiterhin Deutsche. Das ist ein Statement, ja, das kann ich eine Drittklässlerin schreiben lassen. So, ja, Peace und Friede, Freude, Eierkuchen und so. Das lasse ich nicht gelten. Bei so harten Anschuldigungen erwarte ich fast schon Interview. Eine Wutrede erwarte ich dann, wenn es nicht so ist. Erwarte ich einfach mal ein richtig öffentliches Statement in der ARD, 20.15 Uhr erwarte ich dann. Ich meine, das muss man sich mal, es ist nur Sport, ja, okay, ja, es ist nur Sport, aber es ist so ein wichtiger Punkt in der deutschen Gesellschaft, so ein großer Verband und auch so ein ernstes Thema in den jetzigen Zeiten. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt einfach mal so kurz über Özil diskutieren als vielleicht Türke, der sich in Deutschland dann doch nicht ganz so wohl fühlt oder beziehungsweise sich von seinem Verband dann nicht so ganz verstanden fühlt als Türke, also als türkischstämmiger Deutscher, sondern das ist ja ein Thema, das gerade auch die ganze Gesellschaft beherrscht, muss man sagen, dieser ganze Rechtsruck, der einfach zu spüren ist. Und auch aus diesem Grund erwarte ich halt von so einem Typen ein ganz klares Statement, ein Interview, wie gesagt, das auch kritische Fragen zulässt, nichts Aufgezeichnetes, sondern das wird natürlich nie passieren, aber das wäre halt Eier in der Hose, sich dahin zu setzen und sich zu stellen. Und das wäre Präsidenten-like, aber so wird es nicht passieren. Natürlich nicht. Das wäre demokratisch. Das wäre demokratisch. Und was auch richtig wäre, wäre zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht und ich trete zurück. Richtig. Es ist scheißegal, welche. Es ist egal, ob er irgendwas von dem gesagt hat, gemacht hat, was Özil ihm unterstellt. Das ist alles egal. Die Anschuldigung reicht. Nicht mal die Anschuldigung ist für mich wichtig, sondern wie momentan dieser Verband dasteht. Ja. Aber der Rücktritt von Grindel würde ja den Worten Özils recht geben. Und das würde er niemals machen. Aber er kann sie auch nicht widerlegen. Er kann sie ja nicht widerlegen. Erstens kann er sie nicht widerlegen. Zweitens, es gibt bei dieser ganzen Sache keine Gewinner, außer einen, der nämlich als Präsident jetzt sich kaputt darüber lacht, dass sich ein ganzes Land darüber in den Haaren hat, was von ihm ausgelöst wird. Ja, und die Neonazis mit 17%. Die, ja. Sind die dann die stärker sind als Gewinner. Die SPD. Das ist auch sehr, sehr schön. Die dann Screenshots davon vertwittern, wie sie den Account von Mesut Özil blockiert haben. Ja. Wo ich mir so denke, mein Gott, also... Das ist schon eine Glanzleistung. Die haben schon drauf. Aber, ja. Aber fast 20% der Deutschen wählen diese Partei. Toll. Unter Umständen, ja. Und, ja, auch der, und auch aus diesem Grund erwarte ich halt von einem Präsidenten, also von einem DFB-Präsidenten, dass er sich hinstellt und die Sachen mehr oder weniger klarstellt und sich klar positioniert. Und selbst wenn er der größte fucking Rassist ist, erwarte ich in dem Moment, dass er über seinen Schatten springt und sagt, dass er keiner ist und dass er es findet, dass jeder, der praktisch die in Deutschland lebt, also es gab einen schönen Beitrag von Serdar Somuncu bei den Tagesthemen gestern. Bei YouTube war der auch. Ja, das kann man sich nochmal angucken. Im Endeffekt, das, was Serdar Somuncu dort sagt, das erwarte ich eigentlich, dass es einen Präsident in der Art und Weise so von sich gibt, von einem DFB-Präsident. Und da wird ihm mit Sicherheit der ein oder andere Satz schwer über die Lippen gehen. Da bin ich mir sogar sicher, weil ich halte ihn einfach für stramm rechts. So. Aber trotzdem ist das die einzige Art und Weise mit dem Satz dann am Ende, ich trete hiermit zurück, die, ja, also, so ein Stück weit dann noch ihn als Person retten könnte. Wobei, ganz ehrlich, mir ist es auch fast egal, ob er hier noch ungeschoren rauskommt oder beziehungsweise halbwegs ordentlich aus der Nummer sich rauswinden kann. Ich bin gespannt, was passieren wird jetzt in den nächsten Tagen. Was glaubt ihr denn? Was wird er zurücktreten? Sitzt der es aus? Der ist ja im Urlaub angeblich, oder? Ja, der ist im Urlaub, klar. Da kann man natürlich, ist also schwierig, den da irgendwie... Dann bleibt jetzt das Sommerloch über im Urlaub, dann haben wir bald wieder irgendeinen Kaimar, der in einem Badesee bei mir hier in der Nähe ausgesetzt wird aus Versehen. Pocho, vor allem haben wir dann erstmal die Bundesliga, die erstmal Abstimmung schreibt. Mal, Chris, Pocho, ihr dürft ja eins nicht vergessen, es kommt noch die große Analyse. Die haben wir auch noch, von Bierhoff und Löw, die präsentieren uns nämlich erstmal den Grund, warum da es kommt nicht nix, funktioniert. Da kommt nichts. Doch, da wird was kommen, da kann ich mir schon vorstellen, dass da was kommt. Was kommt denn dann da? Ja, genau sowas, einfach Luft. So, da kommt heiße Luft. Da gibt's wahrscheinlich wieder eine Pressekonferenz ohne Gegenfrage oder Nachfragen. Ja, und ohne Fotos. Dann wird erstmal kritisiert. Da bin ich mir fast sicher, dass erstmal so eine Medienschelte kommt. So eine unterschwellige oder offensive, da bin ich mir noch nicht sicher. Momentan glaube ich eher so leicht unterschwellig, dass man sowas sagt wie, ja, da müssen sich natürlich auch mal Leute hinterfragen, ob hier und da die richtige Schlagzeile gewählt wurde. Weißt du, sowas in der Art. Ja, ja, dann ist auf einmal wieder jeder Journalist Bild-Zeitungs-Mitarbeiter. So in der Art. Ja. Dann wird so eine leichte Kritik an die vorhandenen Trainingsmethoden rüberkommen. Jetzt, wo Özil zurückgetreten ist, kann ich mir vorstellen, dass das Thema nochmal aufkommt mit dem Foto, dass man sagt, das hat nicht unbedingt zur Ruhe beigetragen. Dann wird irgendwie so eine scheinheilige Verletzung mit reingezogen werden, sowas in der Art wie, ja, der und der Spieler, der ging angeschlagen ins Turnier und bei Reus waren wir uns auch nicht so sicher, ob er durchhält. Also irgendwie sowas in der Art, ich weiß jetzt nicht, ob es mit den Personalien sein wird, und dann wird das Thema wahrscheinlich erstmal wieder hinten überkippen. Dann spielen wir gegen Frankreich, die sind momentan satt, weil sie den Weltmeistertitel gewonnen haben und wollen nur so ein bisschen rumkicken. Deutschland kann dann vielleicht sogar das Spiel gewinnen und alles ist wieder cool. Super. Aber meint ihr nicht, dass ihr einfach als Analyse nehmt, dass zu viel Unruhe von außen, von den Medien, vom Volk, von dem missgünstigen Volk, die eigenen Spieler ausgepfiffen haben, stehe ich immer noch zu als das Aufrichtigste der letzten Jahrhunderte sehe. Also meinst du nicht, dass da einfach der Grund sein wird, dass zu viel Unruhe von außen kam? Und ja, das wird letzten Endes das sein. Das wird in Person von Toni Kroos wahrscheinlich geäußert werden, der uns ja sowieso alle denkt, dass wir sie herausgefordert haben. Ja, ja, genau, richtig. Ja. Ich denke, das wird, das, was du sagst, das wird schon der Tenor sein, diese Analyse, wenn die überhaupt so öffentlich präsentiert wird, wie ich es gerne hätte. Aber eigentlich ist. Glaubst du nicht, dass die da sitzen und die vorlesen? Da kriegen wir eine vierseitige Twitter-Meldung und dann wartet. Genau, die werden eine Meldung rausgeben, aus der nichts. In der nichts steht, weil auch nichts debattiert wurde, und dann ist das gut. Wir haben das intern geregelt, wird dann kommen. Sowas in der Art. Aber meine Forderung ist halt einfach, dass man sagt, Grindel, der muss, und dann über, ich muss noch was nachtragen zum Thema Özil. Und zwar wundert es mich auch, dass, das kann man jetzt so interpretieren, dass Özis Aussagen vielleicht falsch sind oder dass die anderen keine Eier in der Hose haben. Es wundert mich, dass nach solchen Anschuldigungen nicht mehr Ausländer in der Nationalmannschaft oder wie sagt Migranten in der deutschen Nationalmannschaft sich zu Wort melden und vielleicht sogar mit Özil zurücktreten und sagen, ja, mir ist es auch aufgefallen, ich möchte nicht für ein Land spielen, dessen Fußballverbandspräsident. Darf ich da die alte Geldleihe als Grund nennen? Nee, du kannst da gegebenenfalls sogar als Grund nennen, dass es nicht so ist und die anderen das einfach nicht so machen wollen. Ja, oder dass es halt nicht stimmt, was Özil sagt. Aber ich meine, das ist doch komisch, oder? Es gibt ja, so, es gibt so Leute wie Antonio Rüdiger, die gesagt haben, Mensch, du bist mein Bruder und hinterher cooler Typ, Mesut Özil und so. Solche Meldungen gab's, aber es gibt jetzt zum Beispiel keinen, der so ein Boateng, der sich ja zuvor schon so ein bisschen auf Özils Seite gestellt hat, die jetzt auch Konsequenzen daraus ziehen. Ich meine, das sind ja wirklich massive Anschuldigungen von Özil. Und ich kann es dann nicht, ich könnte es nicht nachvollziehen, wie andere Spieler, zum Beispiel jetzt ein Gündogan oder so, weiter, oder auch ein Khedira, weiter für diese Nationalmannschaft spielen. Für diesen Verband, die Mannschaft finden sie vielleicht Verband, ganz geil. Ja, okay, für diesen Verband. Wenn diese Halterung, Äußerung von Özil ja, letzten Endes auch wahr wären. Ich meine, erstens müssten die Leroy Sané komplett zurücktreten. Das müssten die anderen doch auch mitbekommen. Es ist ja nicht so, dass das darüber nicht gesprochen wird. Aber jetzt stell dir mal vor, du spielst bei so einem Verband und ein Mitspieler, ein Kumpel von dir, wird wirklich rassistisch derart angegangen, wie es jetzt Özil wohl passiert sein muss. Also gerade dieses Thema nach dem Südkorea-Spiel, dann auch die Nummer mit Grindel vor dem Steinmeier-Treffen und so. Da musst du doch normalerweise sagen, weißt du was? Und vor allen Dingen in der Situation, in der sich die Nationalmannschaft aktuell befindet, so an einem Scheideweg, da könnte doch so ein Khedira oder auch ein Boateng sagen, was war ich gerade, Lothar Matthäus, so der Boateng, sie könnten doch da wirklich in dem Moment mal sagen, ja, du bist mein Abi, ich gehe mit dir mit. Das, was hier gesagt wurde, stimmt. Also ein Statement setzen, letzten Endes. Auch gegen Rassismus und gegen die Machenschaften, die da im DFB laufen. Da kommt aber auch null. Da kam ja schon null währenddessen. Das habe ich doch schon vor 2, 3 Podcast-Ausgaben gesagt, warum sich da niemand hinterstellt auf diesen ganzen Social-Media-Kanälen. Warum stellt sich keiner hinter die Aussagen von Özil und so weiter? Mittlerweile jetzt bin erst. Ich soweit. Mittlerweile davor bin ich soweit. Ja, davor gab es ja keine Äußerung. Da gab es ja nur das Foto. Da kannst ja, du ja, ja, aber es hat sich auch da niemand dahinter gestellt. Ja, das kann ich verstehen, dass da jetzt keiner sagt, hey, ich kann das verstehen, er trifft sich da mit seinem Präsidenten, für ihn ist es voll cool, ey, seine Mutter fand den schon cool, ich bin froh, dass er endlich mal eine Chance hatte, sich mit Erdogan fotografieren zu lassen, das kannst du ja nicht sagen. Und du kannst auf der anderen Seite auch nicht sagen, ja, das ist voll der Motherfucker, wir wissen es ganz genau, der rennt immer mit dem AKP-Shirt hinten in der Katakombe rum und jetzt macht er da das Foto und macht schon dicken, sein ganzer Homescreen auf seinem MacBook sind mit türkischen Fahnen voll, das kannst du ja nicht sagen, so, also, weißt du, wie ich meine, also, dass die davor sich nicht äußern, verstehe ich. Aber ja. Das jetzt im Nachhinein, also nicht ja, einer das ihm so doch, zur Seite springt, wundert mich. Das lässt doch eher vermuten, dass die Anschuldigungen nicht stimmen, oder nicht? Oder dass das Chris gesagt hat. Ja, natürlich, aber eins von beiden muss es ja sein. Wahrscheinlich ja. Vielleicht ist es so einfach, wie wir es uns jetzt machen. Aber es ist es so, muss so einfach sein, weil es um menschliches Fehlverhalten geht. Das ist immer einfach. Verbrechen ist auch immer einfach. Ist auch ein Fehlverhalten. Naja, hast du mal versucht, jemanden zu töten, Boccio? So einfach ist es. Also ich bin ehemaliger Soldat. Oh. Apropos Verbrechen, das muss ich mal kurz hier ein, das passt nämlich so gut. Am Wochenende fand die UFC Hamburg statt. Alter, das war ein Verbrechen. Ich habe das 7 Stunden lang angeguckt. Das war das Langweiligste, echt? Was ich je gesehen habe. Das war, wenn ich die Wahl gehabt hätte, nochmal alle Spiele dieser Weltmeisterschaft zu gucken. Alle. Ich hätte es gemacht. Das war das schlimmste UFC-Event, das ich jemals gesehen habe. Es war so schlimm, dass ich habe mir 2-mal die Pulsadern aufgeschnitten, aber mir ist wirklich das Blut in den Adern gefroren. Es lief nicht raus, weil es so unfassbar scheiße war, dieses Event. Ekelerregend, muss ich hier an der Stelle nochmal erwähnen. Schöne Grüße an meine alten MMA-Homies. Weil ich weiß, die kotzen dann immer ab, wenn ich jetzt hier... War es denn ausverkauft wenigstens? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich war nicht da. Ich habe es nur gesehen. Und das war schlimm. Es war schlimm. Es war die Hölle. Wo guckt man das denn heutzutage? Was? Wo guckt man das denn heutzutage? Ja, Fight Pass ist die günstigste Alternative oder halt diverse Streams im Netz. Ja. Aber Fight Pass, finde ich, ist ein fairer Deal. Aber RAN macht da nichts mehr, ne? Soweit ich weiß nicht. Also RAN Fighting ist raus. Raus, ne? Naja, die machen ja jetzt Impact Wrestling, ne? Die machen jetzt Impact Wrestling und sowas. Hör auf. Cool. Aber The Zone bringt halt Bellator ab demnächst. Das ist cool. Ich war, da haben wir, war nicht großartig zu erzählen, ich war mal bei We Love MMA in Hannover. Ja, stimmt, ja, die Jungs gibt's auch, ja. Das war ganz schön. Ja, die haben ganz ordentliche Events, also das ist halt immer so eine Sache, entweder hast du so Matches, wo du das Gefühl hast, da kämpft einer, der es drauf hat, gegen jemanden wie mich. Spätestens fällst du vom Glauben ab, wenn mein Kumpel gesagt hat, bei dem habe ich früher Shisha-Tabak gekauft. So, also war wirklich, genau. Ja. Stimmt, der arbeitet mit mir doch. Sag mal, der arbeitet doch mit mir am Band, der kommt doch nicht aus Bagdad. Aber der arbeitet doch bei Pizza 2000 immer am Wochenende, das gibt's doch ja nicht. Aber ich sag dir, wenn du, so wie ich, das Thema wirklich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr detailliert verfolgst und auf einmal dann so liest bei einem guten Kämpfer, wie läuft MMA, what? Dann denkst du auch so, okay, also irgendwas müssen sie ja auch schon mal richtig erkannt haben in Sachen Kämpfer. Also so ganz scheiße ist We Love MMA nicht. Ja, ich hätte es gut gefunden, wenn die sich noch ein bisschen besser auf dem deutschen Markt hätten etablieren können. Aber so richtig aus der Nische kommt dieser Sport sowieso nie raus. Ist halt leider so. Muss man mit leben. So, also wir fordern, Grindel muss weg. Aber nicht ohne Statement, wenn ihr mich fragt. Wir fordern also, Grindels Kopf, ja. Und wer könnte es dann besser machen? Philipp Lahm als Präsident. Er wurde ja schon als Vizepräsident rausgerufen, wie ich gehört habe. Ne? Ja, er stand ja schon auf dem Balkon und hat schon die Deutsche Republik verkündigt. Aber da also muss man übrigens auch nochmal sagen, das ist schon auch eine Mega-Nummer gewesen von Rummenigge, sich dahinzustellen, zu sagen, beim DFB arbeiten nur Amateure. Ja, ja gut, aber die haben sich natürlich auch geil gegenseitig wieder neutralisiert, die Aussagen von Hoeneß und Rummenigge. Ne? Der eine sagt so, der andere sagt so. Aber wie findet ihr denn diese Haltung, diese Meinung, dass grundsätzlich man auch einen Fußball-Background haben sollte? Man muss ja nicht Jürgen Klopp, der war ja kein Weltklasse-Fußballer, aber ist ein Top-Trainer. Also man sollte ja schon irgendwie einen Background haben. Und den hat Grindel, glaube ich, nicht. Nee, ich mal. Was ist ein Präsident? Ein Repräsentant? Ein Wink-August. Muss der mehr Ahnung haben als ein durchschnittlicher Fußballfan vom Thema Fußball? Oder muss der einfach, wie gesagt, ein guter Repräsentant sein? Jemand, mit dem man sich auch als Präsident ein Stück weit identifizieren kann? Ein Präsident also des deutschen Fußball unterstrichen groß geschrieben, 2 Ausrufezeichen und 3 Einsen dahinter. Ein Präsident des deutschen Fußballbundes muss sich mit Fußball auskennen, um das glaubhaft präsentieren zu können. Ich schlage mal einen Präsidenten vor. Einfach mal so aus dem Kopf raus. Wahrscheinlich ist es jetzt mega Bullshit, aber ist mir jetzt egal. Ich würde es schön finden, wenn so eine Person wie Claudia Roth zum Beispiel DFB-Präsidentin werden würde. Totaler Quatsch, haben wir ja den gleichen Mist wie vorher. Ist ein Politiker. Nee, ich sag dir warum. Also ja, mag sein, dass es Quatsch ist. Lasst mir auch die Möglichkeit, so ein bisschen, währenddem wir hier reden, mich selber irgendwie so zu finden, was ich eigentlich will. Aber der Grund, warum ich Claudia Roth als erstes jetzt hier genannt habe, ist, weil sie für mich dafür steht, dass sie... Warum nimmst du Claudia Roth und nicht Cem Özdemir in dieser Rolle? Das wäre ja lustig gewesen. Es wäre lustig gewesen, aber Cem Özdemir habe ich irgendwie immer noch so ein bisschen... Ja, der macht aber die besten Aussagen in den letzten Wochen. Irgendwas stimmt da nicht bei dem. Irgendwas ist da falsch. Irgendwie... Ich habe das Gefühl, dass er momentan auch so eine Welle reitet. Es schwebt doch nur dieses Bild von ihm oder dieses Video, wo er hinter dieser... auf irgendeinem Hochhaus stand, wo die Heroinpflanze stand. Genau, das war für mich das größte Problem. Claudia Roth steht für mich halt für eine Person, die sehr offen das ausspricht, was sie denkt, die auch oft genug Rückgrat bewiesen hat als Politikerin, die nicht ganz so kalkulierend wirkte als Politikerin, sondern eher oder näher an den Menschen, sage ich jetzt mal. Sie steht für mich auch ein Stück weit für Integration, weil das war halt immer eine Politikerin, die sich sehr stark gemacht hat für Ausländer, für Flüchtlinge etc. Also das wäre auch nochmal so ein Statement. Ich würde es auch gut finden, wenn eine Frau an der Spitze steht, weil das Ganze nochmal so ein bisschen... Steffi Jones. Nee, die ist mir zu dumm. Jetzt mal Butter bei der Fische. Wir können gerne andere Personen nennen, aber ich meine, so von den Charakterzügen würde ich gerne in diese Richtung gehen. Lahm also, ist mir da auch schon wieder zu glatt gebügelt. Also nicht die Richtung, dass man auch Stallgeruch hat, dass man eventuell schon mal in irgendeinem Grad schon mal diesen Sport nicht auf dem Bolzplatz, sondern schon vor Kameras ausgeführt haben soll. Ich möchte da jemanden sehen, der sich hundertprozentig mit der Sache Fußball immer auseinandergesetzt hat. Richtig. Ganz anders das als Ricky. Sehe ich auch so. Okay, dann kommt Claudia Roth nicht in Frage. Nee, eben. Das kommt für mich auch nicht in Frage. Das kommt für mich einfach nicht in Frage, weil... Ja, reicht das für dich als Fan oder als Journalist oder als Schiedsrichter oder was? In erster Linie als Fan, weil ich will eine glaubwürdige Darstellung meiner in einer Person... Wenn ich einen Präsidenten habe, der mich präsentiert, darum Präsident, ne? Ich esse jetzt hier ein Dreckschwein. So. Also, dann will ich da sehen, dass da jemand ist, dem ich die Sachen abnehme. Die jetzt habe ich's! Genau das ist doch das... Was mich Tante Käthe, Rudi Völler, das ist Rudi es, Völler, mein Präsident. Ja. Rudi Völler ist mein Präsident. Aber lass uns doch mal den Zwergenelefanten ansprechen, der im Raum ist mit Philipp Lahm. Nee, den brauchen wir auch da nicht. Okay. Ich habe kein gutes Gefühl bei Philipp Lahm. Nee, ich auch. Gibt es denn keinen, der hochklassig oder mittelklassig gut Fußball gespielt hat und aber auch nicht ganz blöde ist? Jetzt sagt ihr beide, ja, gibt es nicht. Gibt es da wirklich keinen? Rudi Völler wäre für mich wirklich ein ernsthafter Kandidat. Ja, für mich auch, absolut. Ja, weil er auch immer das gesagt hat, was er denkt und sich nicht vor den Medien gekuscht hat oder sonst irgendwas. Also du kannst keinen von diesen Bayern-Typen nehmen. Das geht nicht. Auf gar keinen. Das sehe ich auch so, ja. Also das geht überhaupt nicht. Ja. Vor allem geht's, also stell dir mal vor, wenn Rummenigge jetzt Präsident werden würde, das wäre ja surreal. Ich wär für Brazzo. Surreal. Brazzo als Präsident. Das wäre ein schöner Repräsentant. Ja. Ich stehe auch für Integration, für gelungener, finde ich. Ja, klar. Also das geht nicht. Ja, ich würde es aber irgendwie, aus irgendeinem Grund würde ich schön finden, wenn es eine Frau wäre. Am geilsten würde ich es finden, wenn es ein Türke wäre. Ein türkischstämmiger Deutscher oder andersrum. Ich würde so ab, das wäre sowieso mein allergrößter Traum. Ein neuer Bundestrainer, Tayfun Korkut und als Präsident Cem Özdemir. Ich würde so das abfeiern. Geil. Das wäre so geil, einfach weil es ein Slap in the Face von diesen ganzen AfD-Wichsern wäre. Es wäre so ein geiles politisches Statement. Das hat einen ähnlichen Impact wie die erste Findung von außerirdischen Leben, ja. Das stimmt. Und die gerade von mir genannten würden diesen Job definitiv nicht schlechter machen, als die jetzt momentan in Amt und Würden stehen. Würden in Anführungsstrichen. Nee, aber es ist also für mich Lahm, der hat sich ja auch noch nirgendwo hervorgetan, warum er jetzt Präsident werden sollte. Bislang ist er einfach nur dafür bekannt, dass er versucht, gerade die Europameisterschaft nach Deutschland zu bekommen. Auch etwas, das keine Sau will. Ich kenne wirklich niemanden, der sagt, das wäre so geil, wenn wir zu uns so das Nein, Ricky, Ricky, warum denn? Ricky, aber Ricky, aber lustig finde ich, lustig bettelt Deutschland ja um die nächste EM gegen die Türkei, finde ich schön. Genau. Das ist ein Langzeitplan. Merkt ihr das nicht? Das ist einfach ein Langzeitplan. Meinst du, die Türkei annektiert Deutschland? Unterwanderung. Unterwanderung, ja, eine riesen Storyline ist das. Ja, das ist eine riesen Storyline. Die geht dann noch bis zum Rumble 2024. Und dann macht es doch CM Punk, oder was? Ja, dann kommt CM Punk. Aber mit altem Rief. Ey, CM Punk als DFB-Präsident? Fände ich super. Würde ich kaufen. Ey, der hat bei mir leider Gottes so ein bisschen an Stellenwert verloren nach seinen Kämpfen in der UFC. Nur weil er so richtig auf die Fresse Dana White wäre der richtige DFB. Ja, da Dana White vor. Super, Dana White bei so einer Pressekonferenz des DFB. Ja. So ein Scrum mit Dana White. Die ganzen Pressevertreter, die würden sofort kündigen. Die würden sagen, das gibt's doch gar nicht. Wo ist denn da das Juviale? Das ist komplett abhanden gekommen. Ja. Das wäre so schön. Habt ihr das gesehen, habt was Dana White seinem 16-jährigen Sohn geschenkt hat? Zum Geburtstag? Nee, ein komplettes Konzert mit motherfucking so Top-DJs, die, was weiß ich, 3 Millionen Euro Gage verlangen, die Top-Hip-Hop-Stars schlechthin. Und da fand ich so gut, hat ein so ein MMA-Journalist geschrieben, was ich da die Kämpfer denken, die sich gerade für $12,000 die Fresse einschlagen lassen, wenn der Sohn dann einfach mal so eine Geburtstagsparty für $15 Millionen spendiert bekommen. Das war schöne Story. Ich erinnere da immer wieder daran, wie Dana White einfach tonnenweise Schnee nach Las Vegas hat fahren lassen, nur damit seine Kinder mal weiße Weihnachten haben. Ist einfach ein guter Mann. Ach, wohnt er auch in Vegas, ja? Ja, ja, klar. Das mit Ronda Rousey habt ihr mitbekommen, oder? Mit Dings, die gegen sie kämpfen will, da? Nee. Brandon Sharp, mein guter Freund Brandon Sharp, ja, den ich halt überhaupt nicht ausstehen kann, aber sei es drum. Chris, du kennst ihn noch aus diesem Fighter and the Kid Podcast. Ja. So, der hatte ja mal was mit Ronda Rousey. Und kurz so, oder sagen wir mal so, um diesen Zeitpunkt herum, als die beide was miteinander hatten. Jetzt ist sie ja mit diesem großen Bärtigen zusammen, ne? Genau, mit Travis Brown. Genau. Da kursierten auch Gerüchte, dass Ronda Rousey und Dana White eine Affäre gehabt haben könnten, möchte ich mal so sagen. Gut für Dana. Ja, aber der gute Brandon Sharp hat das Ganze jetzt unterfüttert und meinte so, ja, also Brandon Sharp und Dana White, die kriegen sich immer mal wieder so in die Wolle. Ja, Brandon Sharp, dem ist sein Erfolg auch so ein Stück weit zu Kopf gestiegen. Ist der noch bei UFC gesigned, oder? Nee, der ist schon lange nicht mehr da und hat eine für mich überhaupt nicht nachvollziehbare Karriere im US-Fernsehen hingelegt. Also der hat zum Beispiel die ganzen Mayweather-Pressekonferenzen, McGregor-Mayweather-Pressekonferenzen mitbegleitet, war bei den Golden Globes auf dem roten Teppich und wurde da praktisch hier, wie heißen denn die Sender? E und so, da war er so einer der Kommentatoren. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist für mich einer der dümmsten, die in diesem Sport irgendwie was zu sagen hatten oder was gemacht. Ist ja egal. Darum geht's ja letzten Endes nicht. Auf jeden Fall Dana White und Brandon Sharp, die kriegen sich immer mal wieder so ein bisschen in die Haare und neulich droppt Brandon Sharp einfach mal so: Hey, wir sind Eskimo Brothers und du sollst mal ein bisschen aufpassen, was du dir so sagst, sonst, das ist sozusagen meine letzte Warnung, beim nächsten Mal, da hau ich mal so ein paar Dinge raus, die dir nicht so gut bekommen dürften. Und dieses Thema Eskimo Brothers bezieht sich ja darauf, dass du mit derselben Alten gebumst hast. Und natürlich sagen jetzt viele, Moment mal, da gab es doch mal das Gerücht, dass White und Ronda Rousey was hatten und man weiß ja, dass Sharp und Ronda Rousey was hatten, das kann ja fast kein Zufall sein. Ja, jetzt entsteht da so eine Schmutzkampagne. Ein Gossip, ne? Boah, stark. Ist schön. Also unsere realistischsten Ersatzmänner für Reinhard Grindel sind CM Punk und Joe, nicht Joe Rogan. Joey Diaz, das wär's. Joey Diaz, ja. Joey Diaz wäre mein Lieblingspräsident. Das wäre schön. Du lebst dein Leben, du kackst in der Dusche. Ja, absolut. Ich mach, was ich kann. Habt ihr das tolle Eimer-Video gesehen, was ich gepostet habe? Noch nicht, habe ich mir aber einen Pfaff hintergemacht. Das ist ein wundertolles Video, als Joey Diaz erklärt, wie man sich mit einem Eimer selbst verteidigen kann. Und am Ende zieht er sich den Eimer über den Kopf und sagt, wenn du fertig bist mit der Prügelei, zieh dir einen Eimer über den Kopf, dann kann ich die Polizei nicht finden. Aber natürlich in Joey Diaz Art. Das ist ein toller Mann. Ja, DP. Wir sind, glaube ich, mit dem Thema Ösi und so durch. Es ist ganz, kotzt mich auch schon ein bisschen an jetzt nach zwei Tagen, muss ich sagen. Es kotzt mich eigentlich schon vom ersten Moment an, weil das hat halt so ein Turnier, auf das man sich ja schon auch ein bisschen gefreut hat, immer wieder so ein bisschen vermiest, ja, weil natürlich das immer nur das Thema war, über das diskutiert wurde und man musste sich diese Scheiße anhören und ansehen, was diese AfD-Kasperköpfe sagen und aber auch die diversen CSU-Leute, die ja auch eine ähnliche Kerbe schlagen mit ihren Äußerungen und allein deshalb hat es mich schon immer die ganze Zeit angekotzt. Und den Grindel, den hasse ich nun wirklich wie die Pest. Und dann mein Special Buddy Bierhoff, das ist ein, habe ich glaube ich vorhin schon gesagt, wie ich den finde. Jetzt ist angekommen, ja. Das ist für mich die schlimmste Personalie. Ich fordere, dass Grindel den Hut nimmt, vor allem wie der schon aussieht, ohne Scheiß, diese Fresse, das ist so ekelerregend. Ich sag's jetzt so wie es ist, ich hab auch keinen Respekt mehr vor fetten Präsidenten. Das kann nicht sein, jemand, der seinen eigenen Körper nicht unter Kontrolle hat, der kann nicht ein ganzes Land repräsentieren, das geht nicht. Es kann niemand da vorne stehen, der so fett und hässlich ist. Da muss man sich auch mal ein bisschen Mühe geben. Man muss doch wissen, dass man im Fernsehen ständig auftritt. Das geht doch gar nicht. Nimm doch mal ab. Ist Putin dein Präsident? Das ist er. Auf dem Bären anreiten. Das ist er. Das gibt's doch nicht. Der kann doch nicht da so rumrennen. Der sieht so dumm aus, wenn ich den immer sehe. Oh. Na, jetzt wird's vielleicht ein bisschen... Es gleitet ab. Darf ich mal sagen, dass ich meinen Körper momentan so unter Kontrolle habe wie noch nie? Nee. Sixpack. Ist wirklich so. Ey, ich bin da stolz drauf. Was denn? Ich hol mir gleich, glaube ich, auch noch ein Sixpack. Ja, ich freu mich schon, wenn er demnächst mit nur noch so mit einem kurzen... Wie heißen diese Wrestling-Hosen nochmal? Ah. Oh. Speedos meinst du? Speedos? Das meinte ich eigentlich nicht, aber es kann auch gerne ein Speedo sein. Ich sehe eher so ein Foto, rumrennt. Chris, oder? Du bist doch auch dann jemand, der dann vielleicht einen Knoten ins T-Shirt macht, oder? Ich gehe nur noch baufrei. Montag muss ich ja wieder zur Arbeit, mal kurz. Ja, gehst du nur baufrei zur Arbeit? Ich gehe nur noch baufrei zur Arbeit, dann kriege ich direkt eine Abmahnung. wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses, wobei die auf der Arbeit, die adipösen Tanten, die würden sich wahrscheinlich direkt dann abmasturbieren darauf. Adipös, schön. Alle. Das hast du also, schön. Wir haben 21 Mitarbeiterinnen. Ja. Und davon sind 16 stark adipös. Stark adipös. Ich habe sie durchgezählt. Und es ist, it's a fact. Schön. Die müssen aber auch nicht den DFB repräsentieren. Also da kann ich. Wer weiß das schon? Ne? Wer weiß das schon, ja. Aber übrigens, ich spreche mich nochmal für eine Präsidentin aus. Das würde mir gefallen. Ich glaube, allein um die ganzen Penner, die, obwohl, da schere ich zu selber einen Kamm. Aber ich glaube, das wäre auch nochmal so ein Statement. Einfach eine Präsidentin. Aber mir fällt halt keiner ein. Steffi Graf, ja. Weil die auch könnt ihr auch hat. Jetzt Müller-Wohlfahrt machen, wo er als Arzt zurückgeht. Oh. Stark. Ich mag den ja. Guck mal, das ist auch was, jetzt will ich hier nicht das nächste große Thema aufmachen, aber ein Mannschaftsarzt des DFB, der sich hinsetzt und sagt, Doping bringt nichts im Fußball, das ist auch schon wieder so ein Ding. Eigentlich musst du als DFB da sofort reagieren und sagen, ja, müssen wir halt entlassen. Der kann halt kein Arzt sein. Also, es kann halt einfach nicht sein, dass ein Arzt sich hinsetzt und so eine Scheiße erzählt. Also, das kann ich nicht akzeptieren. Der ist jetzt in München. Sag mal, Chris, was ist denn da passiert gerade in Hannover? Ich bin nur zur Seite gerutscht, weil die Sonne mich penetrierte. Hat sich angehört, als ob der sich gerade ein Selbstmordattentäter neben dir in die Luft gesprengt hätte. Ey, ich glaube, das ist die Sonne, das ist dein eigener Heiligenschein, der da kommt. Ja, das stimmt. Alle potenziellen Selbstmordattentäter sind meine Kumpels in Langenhagen. Also da bin ich relativ safe. Tja, da wirst du mal sehen, was jetzt mit deinem Skype-Account oder TeamSpeak-Account passiert, nachdem du diese Äußerung hier getätigt hast. So, Chris, du wolltest unbedingt noch über großartige Transfers sprechen, hast du heute. Nee, ich wollte nicht nur unbedingt über großartige Transfers sprechen, die es so nicht gab, aber ich möchte über die Nicht-Berücksichtigung Neymars bei der Weltfußballerwahl sprechen. Hab ich gar nicht mitbekommen. Okay. Nee, die sind heute rausgekommen, die Top 10 Kandidaten zur Weltfußballerwahl 2018 und Neymar ist nicht dabei, aber Kylian Mbappé. Also also kannst du mal schon mal sagen, wer nicht der beste Freund mehr in der nächsten Saison bei PSG von Neymar ist. Also, der hat sich doch schon geäußert. Der ist nicht Thema unter den Top 10. Einer ist nicht unter den Top 10. Soll ich sie mal vorlesen? Ja, mach mal. Antoine Griezmann. Ja. Kylian Mbappé. Mhm. Raphael Varane. Mhm. Harry Kane. Luka Modric. Eden Hazard. Kevin De Bruyne. Und Mohamed Salah. Sind Ronaldo? Hä? Ronaldo? Und Cristiano Ronaldo. Ja. Kann ich mitleben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo natürlich noch, ja. Ja. Was soll ich dazu sagen? Also ich kann damit leben mit den hier Nominierten und Neymar ist mir jetzt aber auch nicht, also ich sage jetzt mal ganz ehrlich, mir ist da jetzt wirklich nicht allzu viel hängen geblieben von dem, was Neymar diese Saison gezeigt hat. Ich habe natürlich jetzt nicht die französische Liga verfolgt. Nee, das bestimmt nicht, aber bei der Weltmeisterschaft ist er mir eher negativ als positiv aufgefallen. Absolut. Und in der Champions League ist er mir nicht so präsent gewesen. Ich überlege jetzt gerade, welche Spiele ich von Paris alle gesehen habe, aber die sind doch schon im Achtelfinale oder Viertelfinale rausgeflogen. Für Achtelfinale, oder? Achtelfinale. Ja, ich glaube sowas, ja. Sind auf jeden Fall alles Nominees, die bei der WM bis auf Lionel Messi groß aufgespielt haben. Und das Mohamed Salah auch okay. Jetzt auch nicht, aber der hat, kann man sagen, bei Liverpool eine ordentliche Saison gespielt. Spieler der Champions League-Saison, kann man vielleicht sagen. Kann man sagen, ja. Ja. Wobei, nochmal auf Cristiano Ronaldo, wollte ich euch auch noch fragen, was haltet ihr von meiner Aussage, die ich bei meinem Club getätigt habe, dass wenn Ronaldo fit bleibt, dass der nächste Saison bei Juventus 40 Tore schießen kann? 40? 40, ja. Ja gut, das kann Ronaldo eigentlich immer, oder? Ja, ich denke das nicht. Ja, aber die italienische Liga ist halt nicht stark. Ja, die ist aber dafür defensiv besser als die spanische. Ja, das ja, stimmt. Aber ich meine, trotzdem glaube ich nicht, dass da einer nur so niveauvoll. Also ich schmeiß es einfach mal so im Raum. Wenn er sich nicht großartig verletzt, 40 Tore. Wettbewerbsübergreifend. Was meint ihr, wer Weltfußballer wird? Lyon oder Antoine? Muss eigentlich ein Franzose mal werden jetzt, aber es wird wieder Ronaldo. Ja, meinst du? Ja. Weil Champions League gewonnen, aber auch nicht trainiert. Weil größte Strahlkraft, ne? Auch dieser Preis dadurch Strahlkraft bekommt und Ende. Okay, das ist ein guter Punkt, ja. Also sind wir da wieder bei der Selfishness, dass das ja, Business natürlich. Sich... Du hör mal, du siehst doch schon, ich habe von Anfang an gesagt, und das wurde ja dann am nächsten Tag auch bestätigt, dass der Wechsel von Ronaldo und die haben doch am ersten Tag irgendwie 520.000 Trikots verkauft. Soll nicht stimmen, aber ähnlich. Ja, aber dann sagen wir mal 400.000. Ja. Für 100 Euro Stück. Ja, sind wir mal ehrlich, ja. Die Strahlkraft ist, dieser Transfer, der war auch mal nötig irgendwie im Weltfußball. Ich hätte mir auch einen Trikot geholt, wenn er zu Bayern oder zum SDL gewechselt wäre. Auf jeden Fall. Warum schafft es Bayern denn nicht? Oder holen die noch einen raus? Also warum schafft es Bayern nicht jetzt speziell Cristiano Ronaldo zu verpflichten? Ich glaube, monetär ginge das, auch mit den ganzen Partnern, mit der Allianz und mit Audi. Da geht das finanziell, aber ich glaube, da zerreißt du dir völlig das Gefüge. Ich glaube, man kann es so. Ja, aber die Italiener akzeptieren es doch auch, oder? Ja. Ich glaube, Ronaldo würde auch in München akzeptiert werden, auch wenn er dir das Gefüge zerreißt. Ich glaube, da können sich alle. Also erstens mal wäre es für viele Spieler wirklich vermutlich eine Ehre, mit ihm zusammen zu spielen. Ja. Das kann ich mir erstens vorstellen, aber es würde irgendwie genau gegen das laufen, was der DFB, was der FCB ja immer predigt. So, weißt du, wir machen diesen Irrsinn nicht mit, mehr oder weniger. Ja, genau. So. Und genau dagegen würde da so ein Transfer sprechen. Also bei Bayern habe ich eher das Gefühl, dass die sich vielleicht schon mal an eine dreistellige Summe wagen, aber dann muss das ein Transfer sein, der viel Weitblick hat und ein junger Spieler und nur so ein PR-Stunt letzten Endes, das glaube ich fast nicht, dass das in München... Schwierig, ich sehe das ein bisschen schwierig. Weil, ich brauch den auch nicht unbedingt bei den Bayern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, aber ich hätte gerne mal in der Bundesliga. Das macht schon Spaß, den in der Bundesliga zu sehen. Ja, natürlich macht es Spaß. Wo soll er denn sonst hin? Wer soll ihn denn sonst holen? Blabber? Das ist ja, Ich weiß nicht, also Ronaldo, das Ding, das wirkt halt jetzt so, als ob der auf seiner Abschiedstour ist. Ja, so ähnlich wie Hulk Hogan, als er bei TNA dann aufgetaucht ist auf einmal. Das ist immer noch, die Leute schalten immer noch ein, möchte ich mal so sagen. Und gut, jetzt von den Leistungen könnte sein, dass Ronaldo noch ein bisschen besser performen kann als Hulk Hogan. Aber dann ist Ronaldo also the third man irgendwo auch. The third man? Ja. Ach so, wegen NWO. Ja, genau. Also ach so, ja. Das kann sein, 96 beim Great American Bash. Ach, das war ja bei WCW. Ja, das war toll. Ja, das war eher der Wechsel zu Real Madrid. Das war eher der Wechsel zu Real Madrid. Ja, ja. Ich hätte es schöner gefunden, wenn Bayern München wirklich mal so ein, jetzt überlege ich natürlich auch, welche Spieler das gewesen wären, aber irgend so, weißt du, so Spieler, die momentan wirklich in aller Munde sind, die auch richtig gut sind, so gerade so ein Griezmann oder so, wenn sowas, natürlich, der ist jetzt bei Atletico geblieben, aber weißt du, das wäre mal geil gewesen. Hier die 100 Millionen hinlatzen, die festgeschriebene Ablöse, ja. Griezmann, bam, hier, wir brauchen einen Stürmer, das ist er. Das hätte ich mal geil gefunden. Absolut, aber ja. Es wäre wahrscheinlich schwierig gewesen, den zu bekommen. Also wenn er wechseln hätte wollen, dann wäre es wahrscheinlich nicht unbedingt München geworden als Station. Aber sowas hätte ich halt echt mal geil gefunden. Oder von mir aus, ich kann ja damit, wo der Martial, da mache ich ein großes Fragezeichen dahinter, ob der... Absolut, ja. Da gibt es ja jetzt das Gerücht, dass man Boateng da ein bisschen mitverrechnen möchte. Mhm. Habe ich auch jetzt heute. Ach, dass heute der zu Manchester geht und dafür... Genau, wahrscheinlich müssen wir da noch ein bisschen was draufzahlen. Was eigentlich Quatsch, gelesen, weil dass man mit dass der mit Paris sehr, sehr weit... Das sieht auch danach. Also ich glaube eher, dass er nach Paris wechselt. Und dann lässt der Reschke aber den Pavard nicht gehen. Dann haben wir, aber ich glaube schon, also wenn Boateng geht nach Paris oder nach United, egal. Dann geben die 60 Millionen für den Pavard und dann geht der auch, ja. Dann gibt's einen Fuffi für Stuttgart und dann kommt der Pavard. Und das ist, glaube ich, nicht. Das ist der sinnvollste Transfer, den man sich überhaupt vorstellen kann. 50 geht nicht, Chris. Du musst 60 Millionen bezahlen für Pavard. Ja, dann 60, meine Güte. Ja, aber das ist schon eine Ansage, finde ich. Also aber du kriegst doch auch Geld für Jerome. Aber keine 50, also kriegst du halt 50 für Boateng. Ja, leider die 10 haben wir noch auf Tash. Nein, du kriegst doch keine 50 für Boateng. Doch. Ja, das heißt es schon so, ja. 50 ist doch Pavard doch. Bezahlen. Na klar. Nee, das Ding ist halt, der Reschke hat sich so klar positioniert, was die Ablösesumme angeht, dass wenn der jetzt für 50 geht, würde Reschke sich fast schon lächerlich machen, weil der gesagt hat, unter 60 brauchen wir überhaupt nicht anfangen zu telefonieren. Und da kannst du natürlich nicht 5 Wochen später den Spieler für 50 gehen lassen, finde ich. Also das, wenn du dich so klar positionierst und sagst, das brauchst du überhaupt nicht, mit dem Thema brauchst du überhaupt nicht ankommen, wenn du nicht mindestens 60 auf den Tisch legst. Und dann geht der für 50, das geht nicht. Außer 50 plus irgendein Spieler. Bonus oder Bonuszahlung dann, die du kriegst. Oder über Bonus, ja, wenn welcher genau, wenn Spieler war, 4 Spiele bestreitet. Wen möchtest du denn sehen dann? Rudi. Wenn ich mir, Rudi nicht. Wenn ich mir einen Spieler so also realistisch betrachtet. Juan Bernat. Juan Bernat. Nee. Den hätte ich gerne Gladbach. Das glaube ich. Ich finde den auch immer noch nicht schlecht. Aber der will doch nach Spanien wieder, oder? Ja, soll er doch. Das mit Malcolm ist auch ein geiler Stunt, oder? Und das Ding mit Rom fertig machen und jetzt nach Barcelona wechseln. Genau, das ist ein geiles Ding, ne? Ja, der war mir sowieso ein bisschen so suspekt. Der Typ? Ja, aber das bedeutet ja, wenn Malcolm zu Barca wechselt, dass Gibril Cissé, hätte ich fast gesagt, Dembélé obsolet ist, oder? Der ist ja dann über auf dem rechten Flügel. Meinst du den verleihen oder verkaufen den dann? Kaufen. Geht nach Dortmund. So, pass auf, jetzt gucken wir mal, wen ich aus München mir dann nach Stuttgart... Bin ich ja mal gespannt. Ich guck gerade. Also so richtig... Ihr habt echt ein Altersproblem, sehe ich hier, wenn ich so durchscrolle. Ja, das... Weil die Spieler, die ich geil finde, sind zwar jung, aber natürlich völlig Quatsch. Also Coco Teleskop wäre ein Spieler, da hätte ich nichts dagegen. Arturo Vidal würde ich toll finden, aber wäre, glaube ich, auch schwierig, dem zu erklären. Da habt ihr doch jetzt Stuttgart einen spielt. In der Rolle. ihr habt doch Castro auf der Position, ja, das ist doch viel geiler. Du kannst du komplett knicken. Also ist der einzige Spieler, der wirklich so auf Stuttgart-Niveau wäre, sage ich jetzt einfach mal, wäre so ein Sandro Wagner. Alles andere mal. Jetzt überleg mal, Lewandowski kannst du vergessen, Robben, Müller, Ribéry, Gnabry, das ist ein junger, aufstrebender Spieler, den würde ich auch gerne in Stuttgart sehen, aber das geht nicht. Coman, Rodriguez, Sanchez vielleicht, aber da würde ich fast, das wäre mir fast schon zu riskant, den nach Stuttgart zu holen. Vidal, Koretzka, Coco Teleskop, Thiago, Rudi, Martinez, Rafinha, da ist es wirklich jetzt nicht so leicht, da einen Spieler sich zu holen, der auch wirklich realistisch wäre für einen VfB. So als Tausch. Ist schon realistisch. Ja, aber was ist mit dem? Weiß ich nicht. Unser Mittelfeld ist ja schon rammelvoll, da wollen sie ja eher Spieler noch abgeben. Also die sollen 60 Millionen bezahlen, dann kann der Pavard nach München gehen und wir rocken das Ding mit Bartstuber und Baumgartel. Und wir werden Vierter. Wir werden Vierter mit Sicherheit. Ja, ich sehe die da. Warte mal auf die Saisonvorschau. Übrigens, das können wir auch noch kurz thematisieren. Also so wie es aussieht, meine beiden Freunde, müssen wir uns dann doch auf den Kicker stürzen. Weil der kommt am 3. und ich fliege am 5. Ja. Also sollte jetzt nicht noch ein Wunder geschehen und die Sportbild irgendwie so relativ schnell so einen Druck raushauen, dann müssen wir... Hello Drop, wie wir sagen in der Gaming-Branche. Und wie heißt das? Shadow Drop. Das ist, wenn bei irgendeiner Pressekonferenz ein Spiel announced wird und die sagen, it is out now. Oh. Also wenn es jetzt, ihr könnt es jetzt runterladen, so nach dem Motto. Ja, also das wäre natürlich noch eine Möglichkeit, weil ich hätte, glaube ich, schon lieber Sportbild, aber ja, fürs Sommerheft brauche ich, fürs Sonderheft brauche ich einfach jetzt den Content im Urlaub. Ah. Was? Hier sollte es Michael Resch geschaffen. Nee. Ich lese hier gerade, weil über Pavard natürlich jetzt in den letzten Tagen hier in Stuttgart wieder einiges aufgeploppt ist. Aber es deutet alles weiterhin darauf hin, dass er nächstes oder übernächstes Jahr in München spielen wird. Keine Sorge, Chris, Paris scheint da nicht allzu große Ambitionen zu haben. Ja, ihr habt auf jeden Fall einen Bombeninnenverteidiger. Ja, viel jünger als Boateng. Also das ist schon ein Transfer, ein Tausch, sage ich jetzt mal, der nur Sinn macht. Bombeninnenverteidiger, qualitativ bringt er keinen Abfall leistungsmäßig, ist 10 Jahre jünger gefühlt, machen sofort, auf jeden Fall. Für mich ja immer noch, wir haben ja in der letzten Ausgabe drüber geredet, ab wann ich das Gefühl hatte, dass die Bayern sich signifikant verstärkt hätten. Das ist, wenn Pavard kommen würde und der Frankfurter, Rajonic, nee, wie heißt der? Rebic. Was Rebic. Wollt ihr denn mit dem? Ja, du kriegst Rebic. Ja nichts anderes. Wen willst du denn holen? Martial würde ich ausrasten. Für das Geld hole ich Timo Werner. Den wirst du nicht kriegen für das Geld, der kostet mehr. Der kostet dann von mir aus 70. Ja. Also, ich weiß nicht, also wenn wir sowieso über diese Fantasiesummen sprechen und dann, ey komm, dann schick doch da den Lewandowski nach Leipzig, da freut er sich, ist er näher an der Heimat. Ja, das stimmt. Hier kriegt er den Lewandowski, viel Spaß, Robert, mit dem Rangnick, da bin ich auch mal gespannt. Habt ihr die Feuerliste der Trainer gesehen, die heute veröffentlicht wurden? Ja, nee, habe ich nicht gesehen. Also kann ich mal sagen, pass auf, die Top 18, also der Trainer, der sich am wenigsten Sorgen über seinen Job machen muss, das sind 2, Rangnick und Streich. Dann kommt überraschenderweise Kovac. Da hätte ich zum Beispiel gedacht, dass der höher gewertet wird in Sachen Rausfliegechance. Favre, gut, der wird wahrscheinlich nicht gefeuert, sondern geht selber. Nagelsmann und Tedesco, auch bei Nagelsmann hätte ich gedacht, dass man den ein bisschen weiter, also höher einschätzt, sodass das herausfliegen kann, weil das ist, glaube ich, eine schwierige Situation für den Nagelsmann mit dem schon jetzt angekündigten Wechsel nach Leipzig. Ja, das stimmt, ja. Das ist... Das hat noch nie funktioniert, sowas. Ja. Glaub auch nicht. Herrlich und Dardai kommen dann als nächstes. Dann Breitenreiter, der Hannoveraner, übrigens, der ja jetzt schon ein bisschen Dampf gemacht hat. Hey, Leute, wenn ihr mit mir verlängern wollt, solltet ihr mal langsam die Fresse aufmachen. Der Vertrag läuft, glaube ich, nach der Saison aus. Und richtig. Und hat bislang einen guten Job gemacht da in Hannover, muss man ja mal sagen. Trotz wirklich widriger Umstände. Ja. Aber euer Präsident da hat ja mittlerweile alle Hände voll zu tun, jetzt erstmal die DFL zu verklagen, habe ich heute gelesen. Das ist ja auch so ein auch. Freak. Der könnte mit dem Grindel zusammen DFB leiten. Korkut und Hecking, Pocho. Ja. Wir sind beide unsere Herzensvereine vereinigt. Beide mit derselben Rausfliegechance. Bei Korkut hätte ich gedacht, dass der weiter oben ist. Weil es halt Stuttgart ist, wa? Nee, weil es Korkut ist. Ich hätte es aus dem Grund gedacht, weil Stuttgart halt dafür bekannt ist, eigentlich pro Jahr einmal den Trainer zu wechseln und ja, deswegen. Bei Hecking ist es halt auch so eine Sache, ne? Das kann ganz schnell gehen. Wenn Hecking jetzt, glaube ich, nicht gut startet, wackelt das schon sehr, glaube ich. Wie ist euer Auftaktprogramm? Ist sehr schwierig, ja. Okay. Da bin ich mal gespannt, wie es da aussieht bis zur Länderspielpause. Ja. So, jetzt gehe ich mal die Trainer, also jetzt kommen sozusagen die Jungs, die sich wirklich Sorgen machen müssen. Hier der Augsburger Baum auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, auf Platz 5 Hütter und Kofeld. Bei Kofeld wundert es mich auch ein bisschen, weil er doch Bremen ganz gut stabilisiert hat. Ja, doch. Und du kannst den eigentlich nicht jetzt gleich wieder rausschmeißen. Dann machst du ja dasselbe wie zuvor mit dem Nuri. Also wir müssen jetzt mal so ein bisschen eine Linie fahren. Bei dem Adi Hütter, ich glaube, es wird eine schwere Saison für Frankfurt. Aber das kann ich nicht einschätzen. Ich mag den Trainer eigentlich. Ich bin gespannt auf den Trainer. Kannst du was über den sagen? Ich gucke halt immer die YouTube-Videos von Frankfurt und da habe ich halt so ein paar Interviews oder Statements von ihm gehört. Und er macht auf mich so einen Eindruck, dass er schon eher ein ruhigerer Typ ist, aber mit unheimlich viel Disziplin. Und da, also sein ganzes Training wird mit einer Trillerpfeife begleitet. Also es wird immer gepfiffen, wenn irgendwas nicht passt und so. Aber es ist jetzt nicht unbedingt ein lauter Mann, sondern eher so einer, der, glaube ich, sehr eindringlich in einer ruhigen Art dir klar macht, dass du hier gerade irgendwie verkackt hast. Also ich glaube, das ist schon ein harter Typ. Ich überlege die ganze Zeit, mit wem ich den vergleichen kann. Schon so ein bisschen Maggert, der aber voll explodiert, wenn's dann mal, weißt du, wenn man das zu sehr ausreizt, seine, obwohl Maggert war absolut kein lockerer Typ. Ja, ich finde den interessant, den Hütter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe fast schon, dass es funktioniert, weil ich den Trainer irgendwie spannend finde. Ja, darauf freue ich mich. So, auf Platz 4 Sandro Schwarz. Ja, der muss eigentlich auch performen. Der hat diese Saison bekommen in Mainz, hat die gerettet. Überraschend, muss man fast schon sagen. Der kann sich aber jetzt nicht erlauben, dass er zum Beispiel am 6., 7. Spieltag auf dem Abstiegsplatz steht. Ich glaube, dann wird es schwierig. Sagen. Habe ich noch nie gehört, Sandro Schwarz, Trainer Mainz? Sandro, kannst du jetzt mal irgendwie sagen, ich kenne Sandro Schwarz, doch, tut mir leid. Ja, mit Jürgen Klopp unter Jürgen Klopp hat der seine schönsten Momente gehabt in Mainz. Ja, so. Dann der Kölner von Nürnberg und Funkel von Frankfurt, Ich muss mal kurz was zu Friedhelm Funkel sagen. Für mich ist das der verkannteste Trainer der Bundesliga-Geschichte. Oh. Ja, der Typ ist natürlich awkward, aber ey, sag mal, der hat so einen geilen Track-Record mit immer auch wieder aufsteigen, ist doch geil, oder nicht? Ja, muss ja auch immer wieder irgendwie abgestiegen sein. Ja, das ist richtig. Also, es ist, ja, er gehört mit Sicherheit nicht zu den schlechtesten Trainern, die es jemals im deutschen Fußball gab. Da gebe ich dir schon recht. Und er ist ja wirklich lange dabei und eigentlich immer erste, zweite Liga. Also ist mit Sicherheit kein schlechter Trainer. Das kann man nicht sagen. Aber ob es jetzt für ganz weit oben reicht. Und natürlich derjenige, der am ehesten rausfliegen wird, ist Bruno Labbadia. Das würde ich, glaube ich, so unterschreiben. Ja, ich denke auch, ja. Ich denke, Bruno Labbadia könnte schon fliegen, wenn am dritten Spieltag noch kein Sieg da ist. Wenn die nicht Erster sind, am dritten Spieltag. Ja. wenn die am dritten Spieltag nicht schon Fixmeister sind, ja, das ist richtig. Wenn die, nee, ich glaube, Bruno Labbadia muss sich Sorgen machen, wenn er jetzt in der Vorbereitung nur ein Gegentor kassiert, dann könnte es sein, dass man da in Wolfsburg einfach Nägel mit Köpfen macht. Da wird einfach der SVW in Wiesbaden schießt das 1:14. Bruno Labbadia ist raus. Wird noch während des Spiels entlassen von Jörg Schmadtke, der besoffen über der Reding geschrien hat, Bruno, verpiss dich, du bist. Nee, muss halt schon so aussprechen, wie es Jörg Schmadtke auch sagen würde. Ich habe halt diesen rheinischen Dialekt nicht so drauf wie du, Pocho. Ja, das ist richtig. Ja, das wird spannend in Wolfsburg. Die ja, wie viel haben sie jetzt eigentlich schon von ihren 100 Millionen ausgegeben? Weiß man gar nicht. Ich bin immer so überrascht, wenn ich irgendwelche Spieler, die jetzt von Wolfsburg weggehen, wenn ich da einmal lese, wie viel die mal gekostet haben. Da denke ich immer so, was, der Basel, er hat 14 Millionen gekostet? Was geht denn bei uns? Er hat doch nicht mal bei der zweiten Mannschaft gespielt. Alter, das ist so krass. Ich meine, hier in Stuttgart, da reibt man sich die Augen, wenn auf einmal so ein Maffeo für 10 Millionen kommt. Und da hast du fast das Gefühl, hier wird der junge Neymar verpflichtet oder sowas. Weißt du, so, Alter, 10 Millionen. Und dann kommen die, jo, den Basel, ja, den haben wir für die Bank, wir haben 14 Millionen einfach mal hingelatzt. Ganz was meinst du mal, im Gladbacher Gedanken, was gerade los ist mit dem Player, der ein eigenes Twitter-Video kriegt? Ich hab's ja auch reingestellt. Boah. Ja. Ne? 25 Mille, Pocho. Ja, für den Spieler, ne? Wenn da Max nicht abliefert. Max Eber. Ach so. Ah, den finde ich, ich mag den Typen ja, weil ich glaube, dass es wirklich mag den auch, ist, dass der schon auch so ein bisschen Realness in diese ganze Idiotie-Transfermarkt reinbringt und auch so, wie er Gladbach repräsentiert, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, also gerade ich als sagen, als Freund von Maxi Eber, finde den Typen auch, jedes Interview gucke ich gerne. Es gibt nur eine homöopathische Dosis an Menschen, die ich gerne nach Spielen höre. Dazu gehört Maxi Eberl. Ja. Aber natürlich hängt über ihm dieses große, speckige Damoklesschwert, dass der Typ unfassbar behämmert aussieht. Ne? Also, Pocho, es tut mir leid. Natürlich. Aber ne? So schlimm ist es nicht. Der ist schon ziemlich scheiße fett. Ja, der ist fett und so, aber ich finde, dass da gibt's, also der Grindel sieht zum Beispiel viel schlimmer aus. Ja, also, richtig. Selbst der Bierhoff ist ein ekelhafter Schmierlappen. Da ist mir so ein Max Eberl aber 10-mal lieber. Dieses Bild war schön, wie er da diesen Abschlag gemacht hat. Max Eberl war ja Torwart, ne? Das war ein Elfmeter. Das war ein Elfmeter? Das war die reinste Schusshaltung nach einem spontanen Pass. Ja. Du musst das ja so sehen. Max Eberl war Außenverteidiger. Ach so, ich dachte Torwart. Nee. Sag mal, du musst das doch wissen, der hat tolle Vorbereitungen. Der hat in Bayern gespielt. Der hat für Bayern gespielt, stimmt, ja. Und da ist er richtig aufgefallen. Ja, das stimmt. Nee, also ich mag den schon sehr. Aber der Hacking, Pocho, ich weiß nicht. Ich glaube, der ist da wieder mal. Ja, der Hacking ist halt nicht mehr der Trainertyp, der so wirklich gefragt ist. Aber nichtsdestotrotz, ich hätte dann jetzt ein Problem, wenn jetzt Hacking gehen würde ich fragen, wer kommt jetzt? Ja, das ist die Frage. Und ich bin ja schon mal froh, dass Robbie Dutt und so ja anscheinend fest im Sattel sitzt, dass so ein Idiot nicht nach Gladbach kommt. Bielefeld, ne? Oder wo ist der? Nee, Bochum. Bochum. Ja, ich könnte dir einen nennen. Ja? Ganz gut nach Gladbach. Ich wüsste auch einen, aber... Hasenhüttl. Oh Gott, nein, der wird nicht nach Gladbach kommen. Hasenhüttl könnte ich mir gut in Gladbach vorstellen. Der würde aber nicht nach Gladbach kommen. Weil ich glaube nicht mehr, das ist nicht mehr sein Niveau, glaube ich. Meinst du? Was hat denn der bis jetzt trainiert? Ingolstadt und Leipzig. Also. Ja, aber nach Leipzig fühlst du dich, glaube ich, wie ein junger Gott. Was? Also Leipzig ist für mich halt immer noch sowas wie Hoffenheim, ja. Ambitioniert, da ist viel Geld da, aber die haben ja nichts vorzuweisen. Was ist das für ein Verein? Der hat doch nichts, was sollen die denn vorweisen? Die haben das schon ganz gut, die haben ihre Dosen-Marketing-Kampagne schon ganz gut gerührt, dass in der Wahrnehmung, auch bei mir, RB Leipzig schon dritte Adresse ist in Deutschland. Ja. Nee. Ja, absolut. So. Doch wirklich. Sehe ich absolut nicht so. Eben, weil auch da. Ja, aber nennen wir mal jetzt die herausragende Komponente, warum die Platz 3 Außendarstellung. Sind. Außendarstellung, die unfassbar tollen Boni, wenn du da Mitglied wirst, und dass die immer auch diesen Hintergeschmack haben, diesen süßen Abgang, die können finanziell immer noch mal justieren. Das hatte Wolfsburg mal diesen Touch, haben sie jetzt nicht mehr, aber ich finde, 100 Leipzig Millionen nach einem Fastabstieg finde ich schon, ist schon eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Ich habe ja gesagt, hatte Wolfsburg mal diesen Geschmack. Die haben doch jetzt auch wieder 100 Millionen bekommen für neue Spieler. Nach dem Fastabstieg hat VW gesagt, also mehr als 100 geben wir nicht. Nee, das ist ja Quatsch. Aber es muss es dir mal geben. Die steigen zum zweiten Mal fast ab und dann kommt VW und sagt, Leute, also wir verstehen das, aber jetzt muss auch mal Schluss sein. Mehr als 100 Millionen können wir euch nicht mehr geben. Das ist richtig. Das gibt's überhaupt nicht. Für Transfers oder was? Für Transfers. Ja, rein für Transfers. 100 Millionen. Bam, Investition für Transfers, ja. Und da hat man sich erstmal gedacht, bevor wir da 100 Millionen ausgeben, da holen wir uns Ginche. Geben den die Davi weg, da müssen wir nämlich nur noch 10 Millionen bezahlen für den Ginzek. Da haben wir schon die anderen 40 einbehalten, haben wir einen Bombenjob gemacht. Unglaublich. Das meine ich, also das gibt es immer noch genügend Vereine, die da irgendwie, oder was heißt genügend, es gibt halt immer noch die üblichen Verdächtigen, Wolfsburg, Hoffenheim. Hoffenheim nicht mehr so sehr, aber Wolfsburg schon, die da. Ja, aber wen jetzt nochmal darauf zurückzukommen, wen würdet ihr denn sehen? Wer würde denn nach Gladbach passen jetzt von Trainern? Wer ich sag Hasenhüttl. Nee, also ich glaube nicht. Chris? Funkel, nein. Könnte aus Neues, der ist zu. Ja, ich kenne jetzt da eure internen Strukturen nicht. Wahrscheinlich, wenn Hecking entlassen wird, gibt es da erstmal so eine Olaf-Schubert-Lösung. Da weiß ich nicht, was da so vorhanden ist, aber da wird dann... Ich glaube, das ist alles sehr mit Hacking verwachsen, was da so vorhanden ist im Moment. Der Stöger, ich glaube, Stöger. So von der Wahrnehmung her Stöger meinetwegen, aber eher würde ich... Aber du holst keinen ehemaligen Köln-Trainer nach Gladbach. Nee. Nein, das stimmt. Martin Schulz. Martin Schulz? Eieiei. Er wird mit 100% zum Präsidenten, zum Trainer gewählt. Wie hieß denn der? Der hieß doch so von Mainz. Olaf Schubert. Nein, von Mainz, der von Mainz, mit den langen Der Langhaarige, der bei Wolfsburg. Wie hieß denn der? Der mit den Hasenzähnen. Schulz. Wie? Schulz. Nein, ja, sag ich doch. Der heißt doch nicht so. Wie hieß denn der? Schmidt? Schmidt hieß der. Martin Roger Schmidt hieß der. Genau. Ja, den kann ich mir gut in Gladbach vorstellen. Dieter Schmidt. Was für ein toller Trainer. Ja. Lothar Matthäus würde ich schön finden. Einfach nochmal back to the roots. Ja, fände ich auch gut. Könnt ihr nochmal Elfmeterschießen üben. Oh, das wäre schön. Allein, nee. Allein, was denn? Obwohl, ne, jetzt wo Gladbach wieder sagen, die Puma hat, wo Gladbach jetzt wieder Puma hat, wäre das natürlich ein bold move, ne? So. Weil die früher auch mit Puma gespielt haben, als Matthäus da war. Ja, ja. Was ist eigentlich mit Umbro los? Umbro greift jetzt groß die Bundesliga an, ne? Weiß ich nicht. Zwei, drei Bundesligisten haben jetzt Umbro. Ich will Under Armour. Ich auch. Die haben irgendwie so einen geilen roughen Touch. Ja. Deswegen haben die auch super nach zu St. Pauli gepasst irgendwie. Das hat irgendwie gepasst wie die Faust aufs Auge. 96 hatte die auch immer 2-3 Jahre und die Trikots sahen auch nie scheiße aus. Welche waren denn das von Hannover nochmal? Es gab mal Trikots, die haben mir auch gefallen von Hannover, aber es ist echt schon länger her. Ich glaube sogar, es war in der Saison, als sie in der Euroleague gespielt haben. Oder wo sie Vierter, sie sind mal irgendwann Vierter geworden oder das, so. Das war die Under Armour-Saison. Ah, guck mal an, siehst du. Das, dann war es das, weil das weiß ich noch, da gab es mal Trikots von Hannover, die haben mir und gefallen. Jetzt haben sie ja Jako. Ja, da kenne ich nochmal jemanden, der da ab nächste Saison in Jako rumrennt. Wer denn noch? Der Stuttgart. Ach, echt jetzt? Ja, die kommen doch hier bei uns aus der Region. Leverkusen auch. Leverkusen hat auch Jako. Die haben dem VfB zugesichert. Sie sind die klare Nummer 1. Es wird also mit dem VfB das Trikot entworfen und man ist da bereit, auch irgendwelche Kompromisse einzugehen. Keine Ahnung, was das dann sein wird. Bauchfrei, vielleicht für dich dann, Chris. Ich weiß es nicht, aber die positionieren sich halt so, dass der VfB ihr Flag, ihr wie sagt man das nochmal, Flagship werden wird, oder wie nennt man das denn nochmal? Aushängeschild, ne? Aushängeschild, so sieht's aus. Ihr Aushängeschild werden soll und dass dann praktisch Hannover, wenn die dann noch dabei sind, oder Leverkusen hinten dran stehen, denn das hat der Röttgermann vom VfB ganz klar betont, wir hätten diesen Deal nicht gemacht, wenn wir nicht die Nummer 1 gewesen wären. Bin mal gespannt, wie das in Leverkusen so ankommt. Für diesen Verein. Absolut, der VfB ist auf der Überholspur. Also auf Augenhöhe mit Dortmund. Ja, absolut. Ja. Hat das wirklich jemand gesagt oder was? Nein, aber man merkt ja, wenn du die Transfers so siehst, in welche Richtung die Führung will, das merkst du. Ja, klar. Und nur, du musst halt dann so realistisch sein, sag ich ja immer wieder, das ist halt das zweite Jahr nach dem Wiederaufstieg. Das schließt nicht aus, dass du weit nach oben kommst, aber es schließt für mich aus, dass es selbstverständlich ist, dass du weit nach oben kommst. Also weißt du, ich meine, es ist immer noch harte Arbeit und nur weil man irgendwelche Spieler kauft, die per se erstmal nicht ganz so scheiße sind wie die in dem Jahr zuvor, heißt das rein gar nichts. Die Mannschaft ist noch nicht so gut, dass du sagen kannst, aufgrund ihrer Qualität können sie nicht absteigen. Weißt du, so wie du das bei Dortmund unter Klopp damals sagen konntest, als die ja irgendwie in der Hinrunde Vorletzter waren oder so, da war trotzdem klar, die können mit diesem Kader nicht absteigen. Es ist einfach unmöglich. Und auf dem Level sind wir in Stuttgart noch lange nicht und deswegen bin ich weiterhin vorsichtig. Weil ich erinnere an die wunderbare Saison 2015, 2016, als man ins Jahr gegangen ist mit Zorniger, schon so ein bisschen, wenn wir Glück haben, Champions League, Leute. So, und am Ende ist man da auf Platz 17 und steigt direkt Zorniger ab. Ja. Darf ich euch abschließend fragen, wer für euch das interessanteste Projekt ist, die interessanteste Mannschaft für die kommende Saison? Für mich ist es ganz klar Dortmund, weil ich mit dem Delaney-Transfer und mit dem Typen, den sie da von Mainz geholt haben, als Galionstransfer, als Ersatz für Sokrates, weiß ich gar nicht, was das soll, die Transferpolitik. Ich verstehe es halt super. Nicht. Der Diallo ist super. Diallo, ja. Ist der ein Ersatz für Sokrates? Ja, ich glaube, der ist sogar besser. Okay. Wenn er die Leistung bringen kann, die er in Mainz gezeigt hat, das muss man vielleicht noch einschränkend sagen. Also das ist natürlich immer schwierig, wenn du eine geile Saison gespielt hast und dann, weißt du, schwierig da jetzt zu sagen, ob der die Saison nochmal bestätigen kann. Aber das sah schon besser aus. Sokrates ist halt schon so ein bisschen langsamer Spielaufbau, ist nicht ganz so seine Stärke gewesen. Dafür hat er halt da hinten ordentlich einen weggebummt. Bumst. Ist ja jetzt bei Arsenal, ne? Da passt er hin. Wer ist denn für euch, welche Mannschaft ist denn für euch, wo ihr denkt, Mensch, also was das wird, also ne, Dortmund und Stuttgart sind bei mir die beiden Mannschaften, wo ich mir denke, da bin ich mal gespannt, woraufhin das hinausläuft. Darf man zwei nennen oder muss es eine sein? Natürlich, du darfst bei mir auch zwei nennen. Also ich müsste fast drei nennen, aber ich möchte Stuttgart deshalb nicht nennen, weil ich es sonst jinxe. Deswegen sage ich Leverkusen und Gladbach. Leverkusen und Schalke, Entschuldigung, Pocho. Leverkusen und Schalke finde ich interessant, was da passiert. Aber Stuttgart, ich sage das deswegen, ich würde Dortmund auch sagen, aber ich möchte halt andere Mannschaften nennen, als die schon jetzt genannt worden. Deswegen Leverkusen. Schalke, ob der Tedesco das bestätigen kann? Auch die Mannschaft. Ich glaube, da steckt noch was drin. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die schon auf ihrem Zenit waren und vielleicht sogar schon overperformed haben. Ich hab wirklich das Gefühl, da kann noch einiges gehen. Also die haben gerade auch mit dem Skripski, glaube ich, einen richtig geilen Stürmer geholt, auch wenn der bislang zweite Liga nur gespielt hat. Ich glaube, da könnte was gehen. Und im Mittelfeld. Da lief Sané in der Innenverteidigung. Das ist mit Sicherheit auch keine Verschlechterung. Ist jedenfalls meine Meinung. Und ich finde auch das Mittelfeld, da kann schon einiges möglich sein. Also wenn der Mascarell zum Beispiel fit bleibt. Und Leverkusen finde ich auch insofern spannend, weil sie ja die Truppe rund um Bailey und Brandt zusammengehalten haben scheinbar und da diesen Paulinho geholt haben, den natürlich keiner kennt, aber ein Wunderjunge sein soll. Wenn der das abliefert, was die Zeitungen schreiben, ist das, glaube ich, ein Mehrwert für die Mannschaft. Und ich kann mir vorstellen, Leverkusen ist ein Faktor. Ja. Finde ich gut. Pochettino, was sagst du? Also ich sag auch, dass für mich Stuttgart und Dortmund am meisten Interesse haben, weil ich halt die Verpflichtungen von Stuttgart sehr cool finde und eigentlich über dem, was ich ihnen zugetraut hätte. Und bei Dortmund interessiert mich unbedingt, wie Lucien Favre mit Dortmund zusammenpasst. Das finde ich sehr, sehr interessant. Ja, das stimmt auch, ja. Ja, auf Favre freue ich mich. Also irgendwie freue ich mich wahnsinnig, dass der jetzt wieder in der Bundesliga ist. Ich finde ihn schon spannend, den Typen. Finde ihn auch gut, ja. Wir haben ja schon wieder so einen neuen Wunderknaben an der Hand. Stuttgart. Ja. Reschke ist schon wieder auf Tour. Möchte so einen Argentinier verpflichten. Aber wahrscheinlich wird das jetzt erstmal nichts, sondern dann erst vielleicht zur Rückrunde oder so. Also ich kann über den Spieler nichts sagen. Es ist, glaube ich, ein Kolumbianer, der in der Ukraine spielt. So ist es. Oh, stark. Und dann gibt's noch ein Kolumbianer, der in Argentinien spielt. Und da merkst du schon, der Reschke war ja schon immer so ein Südamerika-Fuchs bei Leverkusen. Übrigens, der neue Werkself-Podcast, Potschow, ich habe dir ja diesen Podcast empfohlen, Werkself, erinnerst du dich? Ja. Da war jetzt wieder jemand zu Gast, der hat früher mit Kalmund Reschke und so weiter zusammengearbeitet. Und der hat auch nochmal ausdrücklich erwähnt, dass der Reschke wirklich jemand ist, der sein Handwerk versteht. Also umso länger ich drüber nachdenke und umso mehr Zeit vergeht, umso verblüffter bin ich, dass die Bayern den haben einfach so gehen lassen. Ich glaube, sie hatten da so rein, was Kaderplanung angeht. Du musst mal so sehen, dass die Bayern, auch wenn es uns beiden negativ auffällt, bei Chris weiß ich das noch nicht so ganz, Bayern erneuert sich gerade ein bisschen von innen heraus. Wie denn? Indem sie die jungen Leute entlassen, oder? Reschke ist keine junge Leute und Reschke passt auch nicht in diese Riga, Kovac, Brazzo und so weiter. Ne? Ja, aber das spricht jetzt nicht unbedingt für die, es ist eine Erneuerung. Positiv an die neue Erneuerung. Eine Erneuerung spricht nicht immer für Qualität. Eine Erneuerung spricht nur dafür, dass es irgendwo Leute gibt, die anscheinend mehr Auswirkungen haben als andere. Und wenn die dann mehr Eindruck auf diesen senilen alten, wenn die dann mehr Eindruck auf diesen senilen alten Zirkusaffen, den die Präsidenten nennen beim FC Bayern, machen, dann ist das halt so. Wo wir wieder bei Arsa wären. Ey, so redest du nicht über meinen Präsidenten. Ja. So, wo wir wieder bei Arsa wären. Der genau. Name in Bayern dafür, hat jetzt, dafür habe ich dich lieb, weißt du das? Die Bayern haben jetzt das Top-Talent verpflichtet, Alfonso Davis aus der Major League Soccer. Ja, für 10 Millionen. Emotionen, die man nur hier... Von den Vancouver Whitecaps. Und ich denke, also jetzt wird mir nicht mehr Angst und Bange. Jetzt jetzt sehe ich die ganze Sache auch anders. Alles jetzt, gut jetzt, beim FCB. Jetzt werden wir Deutscher Meister. Ja. Also viel Spaß mit dem Champions-League-Titel 2019. Wir hören uns wieder demnächst hier auf diesem Kanal. Dieter stand für, sage ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.